Danke. Ja, ja bitte. Ach so, hey, Johnny, bist du nicht ein bisschen traurig, sag mal? Ja, sag mal, ich habe gehört, es ist Sommerpause. Hm, jetzt hast du 9 Wochen lang eine andere Ablösung nach dir. Wer denn? Eine Frau? Kann ich mir nicht vorstellen. Wer reißt sich schon darum, nach dir Sendung zu machen? Welcher Mann könnte besser sein als du? Wer wäre schon der einzige Mensch, der besser sein könnte als du wäre? Ah, das wird jetzt blöd. Was machst du die Zeit dann, Johnny? Ohne dich? Ja, ja klar, du wirst da traurig in die Sendung gehen, traurig aus der Sendung kommen. Ja, na, ich mach dann auch nicht. Du machst dann auch keine Sendung? 9 Wochen lang? Ja, hab ich gesagt. Wenn Kuttner nicht macht, mache ich auch nicht. Das anständig. Ja. Das fing schön. Richtig mal Solidarität unter den Kollegen ist ja ganz selten. Nimmst du mich mit? Ja, klar. Und da schlendern wir Hand in Hand durch Los Angeles. Los Angeles. Das irgendwie machen wir es gemütlich, wa? Hand in Hand durch Los Angeles mit dir, obwohl. L.A., der Kenner sagt ja L.A., fällt mir da gerade ein. Scheiße, eigentlich wieder. Da gibt's auch so einen blöden Blondinenwitz, ne? Ja? Ich kenne bloß ihn, der ist aber so schlimm, aber so gut. Den kann ich jetzt nicht im Radio erzählen. Ich kann auch einen, den kann ich nicht im Radio erzählen, alles auch gut. Warte mal, wie ging denn der mit L.A.? Ist schon wieder vergessen, siehst du? Weißt du, warum man Witze immer so vergisst? Nee. Weil nämlich das Witzige an einem Witz, was ist denn lustig an einem Witz? Warum lacht man über einen Witz? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Witze. Ja gut, klar, Schadenfreude so und so. Ja, Grund, ja. Aber eigentlich ja deswegen, weil die ganze Situation, die erzählt wird, so dermaßen absurd ist, dass man eben von alleine nicht drauf kommt erstmal. Ah ja, stimmt. Und deswegen kann man sie sich so schlecht merken. Ja. Glaube ich. Ja. Aber andererseits, wenn es so absurde Situationen sind, dann sollte man die sich ja gerade gut merken können. Ja? Also wenn man zum Beispiel in der Situation ist, die relativ unwahrscheinlich ist, dass einem zum Beispiel ein Flugzeug auf den Kopf fällt, dann würde man sich doch sein Leben lang dran erinnern. Ja gut, aber das ja nur auch noch aus anderen Gründen. Aber zum Beispiel... ich meine, du weißt ja, wie heißt es? Gab und wie er die Welt sah. Das Haus kauft, weil da ein Flugzeug draufsteht und so denkt, passiert nicht normal, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, passiert doch nochmal. Der hat sich da sicher dran erinnert, aber ja. Ich weiß nicht, ist dir schon mal ein Flugzeug auf den Kopf gefallen? Lass mich überlegen. Siehst du, musst du doch überlegen. Also wenn, müsst schon weichen her sein. so lange das. Und wenn, dann war es in einer normalen Situation, so dass du. Ja, dass er da nicht aufgefallen ist weiter. Ja. Fällt dir der Blondinenwitz nur noch ein? Mit L.A.? Warte mal, gib mir mal kurz ein bisschen Zeit. Kannst du mal kurz was sagen? Warum es nur Blondinenwitze gibt und keine Blondenwitze? Du bist doch jetzt 4-5 Wochen lang blond rumgelaufen. Ja. Und trotzdem haben die Leute dich halbwegs ernst genommen. Also im Rahmen ihrer Möglichkeiten und im Rahmen deiner Möglichkeiten. Auch nicht. Völlig unverständlich. Nicht weniger als sonst. Also. Hat dir keiner Blondenwitze angeboten? Nee, aber du lernst schnell Frauen kennen dadurch. Das ist so eine Solidarität. Echt? Ja. Na, das ist eine Erklärung. Ich habe dunkle Haare. Ja, siehst du? Scheiße. Ey, färbt ihr die blond und sofort, da ist unter Blondinen, also zu denen ich mir ja jetzt auch zähle, ja, ist so eine gewisse Solidarität. Also die wissen halt, sie sind im Moment die Underdogs, ne? Ja. Sie lacht die Welt. Also ach, dann kommen die auch gleich an und dann haben sich so um dich dann Blondinen geschart? Ja, du brauchst ach, nichts mehr toll sagen, sondern du gehörst dazu einfach gleich. Und das ist halt schon gut. Ja. Ich also du hörst dazu und brauchst nie wieder was sagen, meinst du? Ja, nee, hört ja auch keiner zu. Also ja. Und wenn du was hast, versteht's ja auch keiner. Ja. Aber, ja, das geht mir sonst auch immer so. Ja, aber das liegt aber an anderen Kollegen Sachen ausgenommen, ja, anwesende Kollegen jetzt mal, aus Spaß mal ausgenommen. Nee, mir geht das ja auch oft so. Also warum ich dich immer anlächle, liegt nur daran, dass ich immer denke, es ist besser, wenn ich lächle, dann ist das nicht so schlimm. Weil du mal denkst, wenn der Typ jetzt noch blond wäre. Wenn der auch noch blond wäre. Nee, versuch das mal, ist schön. Ja, Mann, ich bin echt unentschieden. Wie geht denn das wieder raus? Nur mit Abschneiden, ne? Na, hab ich ja schon. Ja, bei dir habe ich es ja gesehen. Hast du nicht auch mal überlegt, die Augenbrauen blond zu färben? Nee, zum Beispiel? Nee, warum? Ich glaube, das ist eklig. Weiß ich nicht. Nee. Und die Wimpern? Und die Ohrenhaare? Nee. Nee, ich glaube, das ist widerlich. Ist nicht. Gut. Ich habe gestern einen Typ gesehen mit so einem kleinen Zickenbart. Also hier, wie heißt das? Also gibt es ja noch einen Ausdruck für, den man jetzt nicht live im Radio sagen kann, aber Goatee. Gautier. Mit so einem Gautier. Und der hatte den blau gefärbt. Ach. Und das ist eigentlich natürlich eine geile Idee. Es sah aber völlig bescheuert aus. Sah aus wie so ein Pflaster am Kinn. Also eigentlich, so ein Bart sieht natürlich sowieso bescheuert aus, deswegen macht man es ja, aber blau gefärbt, der hat so ganz klein. Hält mich immer ab von Bärten. Naja, wenn also so wachsen lassen würdest, oder wegwachsen, aber ja, gut. Ja. So, Bärte haben wir, Haare haben wir, jetzt, L.A. haben wir, der Witz mir immer noch nicht eingefallen, weil ich mich Scheiße, natürlich nicht konzentrieren kann. Schade. Müssen wir langsam zum Schluss kommen, wa? Ja, blöd. Na, ich habe ja noch eine Nummer. Schon ein bisschen, ja, ich wollte gerade sagen, ich bin heute ganz großzügig, ist ja schon meine Sendezeit. Johnny, du kannst ja eine Musik wünschen. Na, du hast ja aber schon geredet. Willst du vielleicht noch jemanden grüßen? Also ich grüße meine Mutter, ja. Alle, die mich kennen, ja, alle aus der CNA,

ja, dann verdienst du es nicht besser. Wenn du noch eine Mutter hast, dann danke Gott und sei zufrieden. Uns Menschen ist auf dieser Welt nichts Schöneres beschieden. Vergiss niemals, solang du lebst, was sie dir einstmals hat gegeben. Das erste Glück, Geborgenheit, das höchste Gut, das Leben. Wenn du noch eine Mutter hast, dann danke Gott aus ganzem Herzen. So liebt dich niemand mehr, in Freuden und in Schmerzen. Nicht eitles Gold, nicht Edelstein sollst du ihr darum schenken. Du brauchst nur jeden Tag einmal ganz lieb an sie zu denken. Doch nütz die Zeit, die dir noch bleibt, um Danke ihr zu sagen. Auch deiner lieben Mutterherz hört einmal auf zu schlagen. Und alle Blumen auf der Welt und alle Trauerlieder, sie bringen deine Mutter nicht, sie bringen sie nicht wieder. Ja, alle Blumen auf der Welt und alle Trauerlieder, sie bringen deine Mutter nicht, sie bringen sie nicht wieder. Ja, das war nicht schwer zu erkennen, wer das war, oder? Das war Heino. Manchmal frage ich mich ja selber, Gott, oh Gott, Kuttner, irgendwie musst du eine Macke haben, dass du so gruselige Musiken so prima finden kannst. Aber ich finde sie nun mal prima. Hier stehe ich, kann ich anders und habe nicht die Absicht, mich meiner Natur, die urwüchsig ist, die man sich vorstellen muss, wie ein Dschungel, wie einen starken Regenwald, in dem tausendjährige mächtige Bäume stehen, mich dieser Natur, die mir innewohnt, zu widersetzen. Das war eine, man hat ja dann auch immer Bekannte zum Beispiel, wenn man im Radio arbeitet, und die Bekannten sagen dann immer, sag mal, was spielst du denn heute für eine Musik, für mich, für eine Musik? Und dann sagt man irgendeine Musik an und sagt, die spiele ich für dich. Aber in meiner Weise kann man ja noch andere Musiken spielen. Die Musik habe ich für jemanden gespielt, der sich immer wünscht, dass ich meine Musik für ihn spiele. So, Edge. So, wie geht's jetzt weiter? Kinder, ich fände zum Beispiel erstmal sehr schön, jetzt ist ja Sprechfunk, ach, Telefonnummer. Wir senden ab UKW Köln 8, 90,6 MHz. Startzentrale bitte melden, ich schalte um. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Das mit der jeden anderen Polizeidienststelle wollen wir mal ganz, ganz schnell vergessen. Jetzt reicht die Telefonnummer anzurufen. Heute ist zum Thema, was soll ich zum Thema sagen? Ach, erstmal will ich gar nichts zum Thema sagen. Erstmal will ich euch einstimmen, Kinder. Das ist jetzt echt die letzte Sendung, ein bisschen vor der Sommerpause, die knappe 9 Wochen dauern wird. Warum muss so eine Sommerpause so lange dauern? Dem Typen geht's wohl zu gut. Grundsätzlich würde ich dem schon zustimmen, mir jetzt ziemlich zu gut, also so im Jans, im Allgemeinen, jetzt mir echt ziemlich zu gut, was eine Schweinerei ist, aber wenn es mir schlechter ginge, ging es euch nicht besser. Insofern ist es halbwegs okay, dann muss ich sicher nochmal grundsätzlich zur Erklärung erzählen, dass es mir jetzt gerade wieder so geht, wie es mir ungefähr genau vor einem Jahr ging. Man macht so eine Sendung hier quasi ein Jahr lang durch, zweimal die Woche, eh mal Radio, eh mal Fernsehen, und dann ist man irgendwo leer gequatscht und genau dit, was woanders in der Bildzeitung auf Seite 1 Hirntod hieße. In diesem, das merkt man vielleicht sogar, in diesem Zustand befinde ich mich jetzt halbwegs. Und darum denke ich, muss ich einfach in eurem Interesse, aber auch in meinem Interesse, meine längere Pause machen und mich hinsetzen und ein paar Sachen angucken und mal mit normalen Leuten reden, die nichts mit dem Radio zu tun haben und die hier nicht aus der Gegend sind und die Sendung kennen und mich kennen und ein paar Bücher lesen und ein paar Musiken hören und mal in ein Museum gehen und lauter so eine Geschichten machen. Das hat zur Folge, dass ich von euch heute, wenn ihr hier anruft, extreme Traurigkeit in der Stimme erwarte. Zwei Tatsachen gelten zumindest für diesen Sommer. Kurt Cobain ist tot und Kuttner auf Urlaub. Im Grunde eine gute Voraussetzung, Selbstmord zu machen. Davon abzuhalten, will ich mich mit den Musiken, die heute hier passieren, bemühen. Ich versuche nochmal so eine richtige Essenz zu machen und nochmal ein paar ganz wichtige Sachen zu spielen, die so im Jahr zu hören waren oder auch nicht im Jahr zu hören waren und die etwas mit der eigentümlich kruden Ästhetik dieser Sendung zu tun haben. Wir hören jetzt gleich eine der ganz wichtigen Nummern eines der ganz großartigen Filmmusik Komponisten, wie, ich weiß jetzt nicht, wie der mit dem Vornamen heißt, Kubitschek heißt er mit dem Nachnamen, und hat diese super netten Musiken fürs unsichtbare Visier mit Achim Detjen alias Müller-Stahl in der Hauptrolle geschrieben. Und jetzt haben wir eine Musik, die voll zur Sendung jetzt passt, mit der ich selber versuche, mich hochzuschrauben. Da steht eigentlich da Aktion, aber wenn man jetzt bei einem Jugendsender arbeitet und wenn man aus so einer Sendung kommt, wie eben sie Johnny gemacht hat, dann kann dieser Titel natürlich nur Action heißen und ist im Grunde auch so eine Art Club-Jazz von einer etwas bewegteren Art. praktisch, wenn sich so eine Musik von hinten selber runterblendet. Dann spart man wieder einen Arbeitsgang hier im Radio und muss es dann nicht mit der Hand machen, sondern es funktioniert automatisch und man kriegt gleich wieder so ein ganz heimliches Gefühl von Digitalität, trotzdem dem überhaupt nicht so ist. So, ich muss nämlich hier mal rausrennen und was holen, darum bin ich hier etwas atemlos. Aber das passt ja eigentlich, weil das natürlich auch schön wäre, wenn das wieder eine besonders atemlose Sendung werden würde. Dafür will ich mein Bestes tun. Von euch erwarte ich's auch. Hoffe gleichzeitig nicht enttäuscht zu werden. Also, liebe Kinder, gebt euch Mühe. Soll ich schon was zum Thema sagen? Ja, könnte ich eigentlich. Warum sollte ich nicht mal was zum Thema sagen? Das wäre doch durchaus angebracht. Ja, wenn man die ganze Jahr quasi durch immer Themen macht. Wobei mir ist heute so ein tolles Thema eingefallen und ich würde es gerne machen. Aber ich denke, das wird jetzt nicht so hingerotzt zur letzten Sendung. Das hebe ich mir auf. Das ist ein super Thema. Ob ich es jetzt mal verrate, dieses super Thema? Ja, ob ihr schon mal Experimente mit euch selbst gemacht habt, irgendwelcher Art. Ja, zum Beispiel hochprozentigen Alkohol getrunken, aber jetzt quasi wirklich mit einer wissenschaftlichen Absicht und dabei Notizen gemacht habt, die ihr dann am Morgen feststellen musstet, dass neben, sagen wir mal, so größeren Feuchtgebieten in der Wohnung dann auch die Schrift immer krakeliger wurde und das Experiment sich selber gewissermaßen abgebrochen hat. Aber darüber wollen wir nicht heute reden. Das Thema hebe ich mir auf und wenn ich es vergessen sollte, dann erinnert mich bitte daran. Ich dachte, wir machen hier heute einfach mal so eine Art thematischer Openbox. Also wir quatschen einfach so drauf los. Ihr erzählt so irgendwelche Geschichten. Man könnte begreifen auch, die eigentliche Zäsur ist ja nicht immer Neujahr und Silvester, sondern die eigentliche Zäsur ist ja immer Sommer, Urlaub, Ferien. Und danach fängt dann ein neues Jahr an und vorm Urlaub geht's quasi zu Ende. Insofern wäre natürlich auch ein möglichen Jahresrückblick, was so im letzten Jahr an entscheidenden Geschichten passiert sind, ja, auch ein bisschen piefig und miefig und darum müssen wir das nicht unbedingt machen, sondern können einfach so ein bisschen quatschen über Gott und die Welt und ein Thema eurer Wahl. Ja? Einverstanden? Dann überlegt euch aber was Schönes. Oder wenn mal, sagen wir mal, ein tolles Gedicht untergekommen ist, der könnte jetzt zum Schrank gehen und sagen, er will einfach mal ein Gedicht vorlesen. Man muss ja da nicht immer so viel quatschen, sondern ihr könnt ja selber auch mal ein paar Sachen bieten. Aber es müsste schon was Schönes oder was Nettes sein. Oder es könnte auch eine großartige Gebrauchsanweisung sein. Oder was euch irgendwie so untergekommen ist und was wert wäre, dass es mal mehrere Leute per Radio hören können. Einverstanden? Open Box heute im Sprechfunk. Wir quatschen über alles Mögliche. Und die Musiken, die jetzt heute so erklingen, sind natürlich Musiken, die skeletöse Funktion für diese Sendung haben. Also wer jetzt zum Beispiel sich auf die Sommerpause vorbereiten will und sagt, ich bin so süchtig nach dieser super, super Sendung, der könnte jetzt einfach die Musiken mitschneiden und könnte die dann zwischendurch immer hören und er würde sich sofort erinnern. Die Musik, die kann man ja nur da in dieser Sendung gehört haben. Mit der folgenden Musik ist es wahrscheinlich nicht so, dass man die nur im Sprechfunk hören kann. Es handelt sich immerhin um PJ Harvey, die für mich wirklich auch eine anbetenswerte Göttin trauriger Liebeslieder ist. Die werden wir jetzt hören und sie wird im Gefolge von Jimi Hendrix, nee, im Vorfolg von Jimi Hendrix den Anrufbeantworter der letzten Woche manteln, wie wir im Radio so gerne und so unschön sagen. Also jetzt hören wir PJ Harvey, danach den halbautomatischen Anrufbeantworter der letzten Woche, der dann ausklingen wird in einem wunderbaren Hendrix-Song aus diesem wunderbaren Electric Ladyland-Album. Und danach werden dann, um euch jetzt mal hier eine Vorschau zu geben, weil Radio ist ja immer so, man sitzt da und hört immer gerade genau das, was man hört, weiß aber nicht, was dann kommt. Ich will euch sagen, was dann kommt. Danach Hendrix kommen dann also die Nachrichten mit Wetter und dann kommt irgendein Promo-Dingschen. Danach wird dann höchstwahrscheinlich eine Musik von Keith Stingel kommen, die auch sehr großartig ist. Danach wahrscheinlich dann der November-Club. Dann ein kurzes Wondra-Check-Gedicht und ein Barry Adamson-Song, dann ein Song von Red Crayola, dann Heiner Müller liest selbst sein kürzestes Drama, gefolgt von Helga Brauer mit Liebeskummer lohnt sich nicht. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, schon ungefähr anderthalb Stunden in der Tasche und überschaut. Ihr könnt viel gelassener, souveräner, weitblickender in diese Sendung hineingehen, als es gemeinhin im Radio üblich ist. Und erinnert ihr euch noch an den Anfang? Ja. Womit geht's los mit PJ Harvey? Hier kommt's ja. Dadurch, dass ich jetzt so viel geredet habe, werden die Nachrichten ein bisschen später kommen. Kann ich nichts dafür. Ja. hallo, hier ist wieder Nikolai und ich wollte sagen, lasst euch ruhig verführen. Vielleicht begeht man einen Fehler, aber wenigstens erlebt man was. Ja, hallo Kuttner, hallo Anrufbeantworter. Ich habe das Wortspiel zum Thema. Ich verführe mich, wenn ich keinen Stadtplan hätte. Haha. Kuttner, die sprechende Versuchung, seit es Moderatorin gibt. Ja, hier ist das Waldesruder Erdferkel und ich wollte mal fragen, ob mich jemand verführen will. Ja, hier ist Katharina aus Berlin. Die beste Verführung habe ich gemacht, als der evangelische Kirchentag in Berlin war. Die Leute haben mich alle gefragt, wie man zur U-Bahn zum Olympiastadion kommt und ich habe die in lauter verschiedene U-Bahnen gesetzt. Mich verführen immer wieder Schlemmerküsse aus Pankow. Ja, mich hat das Geld verführt und zwar im Osten war es mir egal, Hauptsache ein guter Job und da war das Geld nicht so wichtig und dann kommt die bunte Warenwelt des Westens und man will sich einen Haufen Sachen kaufen und ich habe mir einen teuer bezahlten Job gesucht und bin damit aber nicht glücklich geworden. Nun habe ich wieder einen Job, der mir Spaß macht und kriege kein Geld dafür und bin aber wesentlich glücklicher. Kuttner, die herbeste Versuchung, seit es Jugendradio gibt. Kuttner, ich wollte nur sagen, das ist ja wieder total geile Musik, die du heute spielst und dieses Lied von Martin könntest du bitte nächste Woche nochmal wiederholen, weil das muss ich unbedingt mal mitschneiden. Ja, hi, hier ist der wahre Maler, war der Typ, der gerade angerufen hat und sich als Mann ausgegeben hat. Der war völlig scheiße drauf gewesen. Der sitzt neben mir und ist völlig steif, hackt die ganze Zeit auf dem Computer rum und verführt mich, die ganze Zeit daneben zu sitzen, zuzuschauen und die ganze Sache geht bis um drei, war der wahre Mal. Kuttner, ich muss sagen, die Musik, die du jetzt gerade spielst, ist echt scheiße, aber das Lied vor allem mit Martin war echt geil. Ja, hallo, hier ist Hartmut auch spät und ich wollte sagen, mich verführt ein Bier immer zum nächsten, ja. Dort ist Kuttner, ja, er ist zurzeit nicht da. Sag doch, worum es geht, auf seinem Bandgerät. Dort ist Kuttner, ja, er ist zurzeit nicht da. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, hallo Kuttner. Wollte nur sagen, dass mal wieder, um mit den Worten von Trevor Wilson zu sprechen, eine prima Sendung. You had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Die Zeit 22.33 Uhr. Fritz Kurzinfo. Atomtests. Frankreichs Präsident Chirac kündigte heute die Wiederaufnahme der seit 1992 ausgesetzten Tests an. Die ersten sollen im September stattfinden. Unentschieden. Der Weltsicherheitsrat verschob sein Votum über die schnelle Eingreiftruppe in Bosnien heute auf unbestimmte Zeit. Umstritten ist vor allem die Finanzierung. Truppenkonzentration. UNO-Angaben zufolge zieht die bosnische Regierung bis zu 30.000 Soldaten nördlich von Sarajevo zusammen. Damit solle offenbar die 38-monatige Belagerung gewaltsam beendet werden, hieß es. Freilassung. 26 UNO-Soldaten trafen heute in Serbien ein. Serbenchef Karadzic hatte angekündigt, im Tagesverlauf würden 130 Geiseln freikommen. Protestwelle. Politiker, Gewerkschafter und Kirchenvertreter beteiligen sich am Boykott der Shell-Tankstellen, um gegen die geplante Versenkung einer Ölbohrinsel im Nordatlantik zu demonstrieren. Einhalt. Nach heftigen Protesten gegen den Abriss eines palästinensischen Hauses in Ost-Jerusalem stoppte Israels Justizminister Libay alle derartigen Aktionen. Vorangegangen waren Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei. Wetter. In dieser Nacht kaum noch Regen, Temperaturen um 10 Grad, morgen freundlicher, 17 bis 20 Grad. Verkehr. Eine Meldung zunächst aus Woltersdorf, die Kreisstraße LU römisch 4. Der Bahnübergang ist gesperrt, für Lkw-Fahrer ist eine Umleitung ausgeschildert, die erfolgt über die Bundesstraße B101 über Kliestow. Berlin-Reinickendorf, Autobahn A111, Fahrt Richtung Nord. Im Tunnelflughafen Tegel in südlicher Fahrtrichtung ist der rechte Fahrstreifen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Stadtverkehr Berlin-Treptow. Das Adlergestell in Richtung Stadt einwärts ist zwischen Nelte-Straße und Adlergestell auf einen Fahrstreifen noch bis 0 Uhr eingeengt. Eine vorsorgliche Meldung voraussichtlich für morgen in Berlin-Mitte-Tiergarten. Richtung Reichstagsgebäude ab 6 Uhr sind die Paul-Löbe-Straße und die Scheidemann-Straße ab Entlastungsstraße, die Clara-Zetkin-Straße ab Wilhelmstraße und die Ebertstraße ab Straße des 17. Juni für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ungeachtet der Möglichkeit, das Brandenburger Tor in Richtung Großer Stern durchfahren zu dürfen, wird darum gebeten, diesen Bereich weiträumigst zu umfahren. Freitag, 16. Juni 1995. Das neue Album von Michael Jackson kommt in die Läden. Fritzhörer hören es vorher. Mittwoch, 14. Juni, Tollhaus, Berlin-Lichtenberg. Die Michael Jackson Pre-Listening Party. Neue CD hören, Videokamera und Minidisc-Player von Sony gewinnen. Außerdem T-Shirts und CDs. Die Michael Jackson Pre-Listening Party mit Ansa und Jenny. Mittwoch, 14. Juni, 17 Uhr, Tollhaus, Siegfriedstraße in Berlin-Lichtenberg. Das ist das, was statt findet. Dann Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Die Bars von da, alle, ja, oh, oh. schlechteste Absurd, der ich bin. Single von Global 1980. Hart wie Mozart heißt die Platte. Westeuropa-Sohn hieß der Titel eben. Ich habe ja eben in der Zwischenzeit, ich muss vor allen Dingen nochmal den Kollegen Kerkhoff entschuldigen, der hier verdienstvollerweise die Nachrichten verliest und sich dann aber zu so einer Schandansage wie es ist 22.33 Uhr hier nötigt sieht. Das ist selbstverständlich meine Schuld, weil ich dann manchmal denke, oh, wie bringst du jetzt bloß die Zeit rum? Man rechnet so die Musiken zusammen, da sind ja 3 Minuten dazwischen, musst du 3 Minuten quatschen irgendwie, weil telefonieren willst du noch nicht und dann quatsch ich und dann sind auf immer 6 Minuten geredet. Aber so kann einem das schon passieren. Wes Herz voll ist, des Mund fließt über, ja. So geht's mir. Ansonsten habe ich eben festgestellt, ich habe ja die Pause genutzt zwischendurch, bin schnell nochmal rausgegangen, habe nochmal jemanden angerufen, einen Kollegen, so ein bisschen Quatsch. Also, oh, guck, da bist du so viel drin. Das ist toll an dieser Sendung. Ah, wo kommt die Musik her? Ja, doch, habe ich mich erschrocken. Da ist das Ding so leise geworden und dann lief die Platte aber doch noch weiter und hinten ist nochmal ein kurzer Krach drauf. Tut mir leid. Jedenfalls sagt der Mensch, du bist ja so aufgedreht. Ja, kann ich da nur sagen, das ist das Tolle an dieser Sendung. Man kommt hier ziemlich, sagen wir mal, meine Kollegen von der jugendlichen Fraktion würden sagen, pretty scheiße her, ja, macht ein bisschen Sendung und dann geht's einem auf immer gut. Und dann stellt man fest, jetzt sind schon fast eine Dreiviertelstunde Sendung rum, noch nicht ein Telefonat und wenn ich daran denke, dann bin ich sowas von glücklich und dann geht's mir so gut, dass ich denke, Mensch, Gott, warum musst du eigentlich immer jede Woche telefonieren? Das bringt doch sowieso nichts. Die Leute wollen dir sowieso nichts erzählen. Die wollen immer nur in der Sendung sein, in der Leitung sein und morgen sagen können, hey, ich war gestern am Radio zu hören und das war super toll. Insofern denke ich, Mensch, vielleicht sollte ich heute einfach mal selber so ein bisschen rumquatschen und ja nicht telefonieren. Weiß ich nicht. Und immer nur mal schöne Musiken spielen zwischendurch. Warum nicht? Warum nicht eigentlich? Warum nicht? Spielen wir erstmal eine Musik. Ich kann es mir ja noch überlegen. Vielleicht, andererseits habe ich, glaube ich, im Moment eher nichts zu sagen. Da müsste man dann doch schon irgendwie wissen, was man sagen wollte. Man müsste eine Message haben. Man müsste eine Predigt verlesen können. Würde dann andererseits vielleicht zum Kirchentag von unnetten, netten jungen Damen in die falsche U-Bahn gesetzt. Ach, ich weiß es auch nicht. Was man macht, ist falsch. Hören wir uns einfach noch ein schönes Wondracek-Gedicht gelesen von dem hervorragenden Otto Sander an. Das wird dann ganz zart und ganz sanft abgenommen von Barry Adamson. Schluss damit. Schluss damit, dass ich dir nie begegnet bin. Schluss mit den Männergeschichten zwischen Mann und Frau. Schluss damit. Diese kleine klägliche Angst, die ihr Liebe nennt, Schluss damit. Für eine große Liebe braucht es 2 Einzelgänger und ein Gebet. Sei meines, wenn die Liebenden schlafen und in den Häusern die Stille steht. Dann komm, dann geh. Tu beides mit der Heftigkeit eines Sommergewitters. Oh, Barry Adams, ich glaube, den Titel muss ich nicht unbedingt sagen. Radio machen fetzt. Und vielleicht sollte ich das auch nochmal erklären, warum Radio machen so total fetzt. Natürlich zum Beispiel, weil man immer auch, also nicht immer auch, aber wenn man frech genug ist, kann man immer Musiken spielen, die eigentlich ja nicht gespielt werden dürfen. Das ist innerseits besonders toll. Zum Beispiel Heino. Johnny dürfte ja nicht Heino spielen, selbst wenn der Heino spielen wollte. Und ich habe manchmal den schweren Verdacht, dass er eigentlich unbedingt gerne mal von diesem ganzen Independent-Rotz runter gerne auch mal so besinnliche Heino, Heintje, Christian Anders und so eine Sachen spielen wollte. Der darf aber einfach nicht, weil im Soundgarden am Dienstag, da muss es immer richtig auch wieder anders, aber eben auch fetzen und die Gitarren müssen heulen und die Musik muss hin und her gerappt werden und es muss immer ganz hip und ganz hopp zugehen und da wird man dann schon im tiefsten Grunde seines Herzens traurig, dass man nicht immer mal Heino spielen darf. Das ist das eine, oder zum Beispiel MC Lücke, wenn der Gitte spielen würde nachher im Night Flight, ja, ihn würde doch kein Biker wieder angucken. Wenn der irgendwo mit seinem Motorrad rumfahren würde, die würden ihn doch alle von Selbium runterschubsen, wenn er Gitte oder Katja Epstein oder so eine großen Musiken spielen würde. Und auch darüber ist er im Grunde seines Herzens extrem traurig und beneidet mich wahrscheinlich wahnsinnig. Andererseits ist es natürlich auch sehr schön, so eine Musiken zu spielen auf einem Sender, wo man sie nicht unbedingt erwartet. Und es ist natürlich immer die große Schadenfreude, dass sich jemand genau zu so einer Musik zuschaltet, denkt, er hat den richtigen Sender und dann mache ich mein Mikrofon und meinen Mund gleichzeitig auf und dann kriegt er einen riesen Schreck und fährt vielleicht, na sagen wir mit Tempo 25 gegen den Baum, jedenfalls so, dass es eine tüchtige Beule hat und er auf jeden Fall selbst beteiligt seine Kaskoversicherung da in Anspruch nehmen muss. Das sind schon Sachen, die können einen stolz machen, die können einen zufrieden machen, die können einen aufpushen und die können einem deutlich, zumindest einem, genau einem, die Laune deutlich verbessern. Und ein anderer Aspekt ist natürlich auch Hörer verprellen, den Hörer ärgern. Das natürlich auch sehr toll, zum Beispiel so. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer, Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja, so eine Telefonnummer durchnehmen und dann doch ja nicht telefonieren. Wobei, jetzt ist hier auf der Geheimnummer ist jemand. Hallo, wer ist denn da? Ja, ich wollte mich mal beschweren. Ich wusste es. Johnny. Wusstest du, deswegen hast du ja auch die ganze Zeit gemacht. Na, wie ist es? Wie werden wir mit Heino spielen? Nee, ich bin gerade hier beim Biker-Treff. Du bist gerade beim Biker-Treff. Was? Und die versuchen nicht, du bist beim Biker-Treff? Ja, wieso höre ich eigentlich nur das Radio und nicht über mein Telefon? Ich wieso nicht? Weil wenn ich hier dein Dings aufmache, dann haltet tierisch. Ach so. Das finde ich aber auch ganz gut. Ja. Dann kriegt man Gefühl für Raum und Weite. Nee, ich bin beim Biker-Treff und die haben mich wieder alle auf meine Kumpel, die Biker, haben mir wieder alle für die Independent-Musik auf die Schulter geklappt. Sag mal, hast du meine Sendung schon mal gehört? Du hast es missverstanden. Die haben versucht, deine Sicht zu treffen oder sagen wir mal den Solarplexus und so eine Geschichten. Du bist nur wendig genug und schaffst es immer wieder, deine Schulter dahin zu reichen. Ich bin schmal genug, die treffen mich nicht. Von wegen Biker-Treffen, das glaube ich dir, du weißt Gott nicht. Ey. Du hängst doch auch eher so mit langen Schlabberjacken in so Club-Jazz-Clubs rum. Ja? Ja, wo muss ich dich halt und trinkst, wie du in Amerika gelernt hast, eher einen Budweiser. Sagst du Budweiser oder Budweiser? Kommt drauf an, mit wem ich rede. Bei dir würde ich immer versuchen, lieber Budweiser zu sagen, um so ein bisschen was Kennerhaftes drüber zu bringen. Ja, dann kannst du nur Bud sagen, das ist dann noch Kennerhaft. Ach, Bud ist noch cooler, wa? Ja. Ey, Johnny, wir müssten mal einen Sprachkurs machen, öffentlich. Für mich, ja. Für mich? Ach so, für dich? Ja, weil ich sehe mich ja mal gezwungen, mich so umständlich auszudrücken. Ich weiß ja oft nicht, wie bestimmte Sachen heißen. Na, ich genieße das ja. Du hast ja den Vorteil, dass du dann irgendwie so 6-Minuten-Lücken füllen kannst. Zum Beispiel eine Frage, die mich seit einem Dreivierteljahr beschäftigt, was eigentlich Sneakers sind und wie man sie schreibt. Sneakers ist das Geräusch, was du machst, wenn du Schnupfen hast. Und wie schreibt man dieses Geräusch, wenn man Schnupfen hat? Und wie schreibt man es, wenn man keinen Schnupfen hat? Wie man schreibt, ist ja egal. Ach. Naja, da wird ja dann. Das ist ein neues Telefonerlebnis, das ich hier habe. Irgendwie die deine Stimme aus dem Radio und meine dann auch. Ach, deine auch aus dem Radio? Ja, klingt hohl. Ey, hörst du dich? Nee, nicht zum ersten Mal live im Radio, wa? Nee, aber mit dir zusammen. Ach so, das ist schön, wa? Ist doch ein super Programm, oder? Du möchtest doch gar nicht mehr den Sender wechseln jetzt, Nürgern. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, wollte ich dir gerade anbieten. Ich wollte eigentlich nur auf die Finger kloppen. Ich bin eigentlich hier gerade super nett irgendwie verabredet und deswegen... Ach, mit wem bist du denn verabredet? In deine Sendung. Ach, ist so fies. Die erzählen so interessantere Sachen. Bist du vielleicht mit einer netten jungen Frau möglicherweise verabredet? Nö. Nö, sowas kommt mir aber nicht ins Haus, oder? Oder dir? Nee, wir sind bei dir. Ah, ja. Kannst du jetzt mal aufhören, in meinem Privatleben rumzuschauen? Ich nehme an, ihr seid alleine. Und euch ist ein bisschen langweilig, sonst würdet ihr an die Radio hören. Ah. Sagt doch die Adresse durch. Vielleicht kommen noch ein paar Leute hin, könnt ihr schöne Party machen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da, natürlich. Ja, ich höre dich nur aus diesem Radio und ich mache nicht so laut, weil dann pfeift er immer. Ja. Ja selber. Oder willst du mal zu mir sagen, du mach mir dein Radio leiser? Nee, würde ich gar nicht sagen. Aber ich meine, du bist doch Musiker. Du bist doch an der Gitarre gewesen oder an der Gitarre. Ja, du müsstest dann ein Feeling für Rückkopplung haben. Du hast doch vorhin Hendrix gespielt. Ja. Der Meister der Rückkopplung. Sag mal, hast du auch immer so rückgekoppelt? Also bewusst rückgekoppelt? Nee, so und so schöne Sounds gemacht? Ja, nicht so. Der hat ja echt dran gearbeitet und experimentiert. Ja? Sag mal, ist nicht so, dass ich irgendwie... dass ich nicht gerade mit dir telefoniere, aber ich wollte nur kurz auf die Finger klopfen, ja, dass ich immer so viel Mist über mich erzählen, wenn ich nicht da bin. Ach so, nee, ich wollte jetzt nur noch als letztes wissen, ob deine Bikerfreundin da auch einen Ring durch die Nase hat. Meine Bikerfreundin. Oder ob sich das alle. Ja? Oder beschränkt sich das nur auf die Lederjacke? Und die sind alle mit Ketten verbunden. Ja. Gut. Johnny, dann fällst du das Schlüsselchen nicht, wenn du zur Freundin gehst, da? Nee, ich häng die auch erstmal ab. Okay. Tschüss. Ciao. Ja Mensch, da habe ich ja jetzt dann doch leider telefonieren müssen, aber nur, weil eben ein Kollege war. Und wenn man mit denen nicht redet, dann gibt's natürlich total Zoff, war. Dann gibt's hier Stunk im Sender, dann kicken die einen nicht mehr an, dann sind sie ganz böse und sagen, dieser eitle Sack, so ein arroganter Hund, redet nicht mal mehr mit seinen Kollegen. Darum musste ich jetzt mit Johnny reden. Das war übrigens Johnny, der da jetzt am Telefon war, ja. Jetzt habt ihr selber mal irgendwie auch einen Eindruck von dem gewonnen, wie der ist, wenn er so halbwegs privat ist, ja. Im Sender, da macht er immer hier den feinen und netten und tollen und verständnisvollen und wollen wir mal wieder eine nette amerikanische oder englische Beatband interviewen und tolle Gespräche machen, ja. Privat ist der ganz anders. Privat ist der genau so, wie er eben zu hören war. Mann, oh Mann, das gibt nochmal, Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Gleich wird dann telefoniert unter, Ehrenwort, gleich wird telefoniert unter dieser Nummer hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Habt ihr euch die Telefonnummer gemerkt? 0331 für Potsdam 74 81 110. Das Thema heute ist ja eher offen quasi so. Open Box. Das ist also heute Thema. Es darf sogar gegrüßt werden. Landschaften, Frauen, Freundinnen, Mutti, alle von Fritz kann man grüßen. Und wir telefonieren sofort los, nachdem ich jetzt noch eine unbedingt großartige Musik, die in gewisser Weise natürlich auch, habe ich die denn schon eingelegt? Das wäre natürlich, ach nein. Na, da habe ich aber, das ist natürlich so eine Sachen zum Beispiel, ja, so Pannen, die eigentlich keine sind. Sind, glaube ich, eine gute Art und Weise, seine extreme Geistesgegenwärtigkeit, die ja auch nötig ist, wenn man so eine Radiosendung macht, unter Beweis zu stellen. Das war jetzt, liebe junge Menschen, und hat nicht lange gedauert, im Grunde eine halbe Minute, 40 Sekunden, das war jetzt Geistesgegenwärtigkeit live and unplugged. Und hier kommt genau die Musik, die ich versprochen habe und die ja in gewisser Weise auch die Ästhetik dieser Sendung prägt, die zu vermissen, jetzt nicht die Ästhetik, sondern die Sendung, ihr das Leid für die folgenden 9 Wochen haben werdet. Yeah. schöner Tag nach einem langen Weg, aber wir finden uns erst an einer Zwischenstation. Wir sind noch nicht am Ende des Weges angelangt. Es liegt noch eine ganze Menge vor uns. Ja, das denke ich doch auch. Zum Beispiel in ein paar Telefonate. Andererseits habe ich mir überlegt, irgendwie ist aber auch doch toll, wenn man irgendwie so reden kann. Mir ist gerade eingefallen, das war natürlich eben die Musik. Das war der Heilige Krieg. Ach, da fällt mir ein. Ach, das ist eine Platte, die kann ich ja auch nochmal verlosen. Aber das kann ich jetzt leider nicht jetzt machen. Die ist erschienen bei Barbarossa und die heißt selber Hymnen. Ist so Sonnenuntergang oder Aufgang? Das ist jetzt natürlich unentschieden auf dem Cover. Sieht verflucht nach Sonnenuntergang aus. Hymnen inklusive Nationalhymne in DDR und UdSSR. Das kann sich nur um Sonnenuntergang handeln. Das war eben das Alexandrov-Ensemble. Und da spielt man so eine Musik und da sagt man dann hinterher, weil Alexandrov-Ensemble anders, wenn man genauer überlegt, ob es die überhaupt noch gibt, ob die umbenannt sind oder ob die jetzt, sagen wir mal, vielleicht in so putzige, zaristische Kostüme gezwängt wurden und das Spaßensemble im Kreml sind und damit, sagen wir mal, immer den Jelzin zum Tanzen bringen sollen. Man weiß es nicht, man wüsste zu, Jane, ist auch komisch. Das Seltsame ist ja, wenn man sich dann hier so ins Radio setzt und eigentlich eine Telefonsendung macht und, sagen wir mal, des Redens ja nicht so gewöhnt ist, wie man es eigentlich sein sollte, dann merkt man ja doch, dass es relativ schwierig ist, einfach so rumzuquatschen, ohne zu telefonieren. Und ich bin da jetzt im Grunde so ein bisschen mir selbst auf der Spur oder vielleicht könnte man auch sagen, auf dem Wege zu mir selbst. Mir fällt dabei natürlich andererseits oft, wenn man denn ins Radio geht und einfach so redet oder den Anspruch hat, einfach so zu reden, dann gibt es, glaube ich, nur grundsätzlich zwei Alternativen. Man ist entweder extrem vorbereitet und verhält sich zu so einer Sendung wie ein Schriftsteller zum eigenen Buch, hat dann ein bisschen recherchiert und ein paar Sachen zusammengefasst und ein paar Sachen aufgeschrieben und kann die dann erzählen. Das ist natürlich ein bisschen holzhaltig dann, wenn man das so macht. Oder man braucht Selbstbewusstsein bei gleichzeitig ja völliger Bewusstlosigkeit. Dann kann man einfach hingehen und so erzählen und denken, das interessiert jeden oder man hätte was zu sagen, weil man hört sich ja selber unbedingt ja nicht zu dabei und kann reden und reden und reden und kann sich wunderbar über 3 Stunden retten und ich merke, welche Pein mir das jetzt zum Beispiel schon bereitet, nur jetzt eine Stunde ohne ein Telefonat, da insofern kann ich ja Johnny sehr, sehr dankbar sein, ohne ein Telefonat gewissermaßen ausharren zu müssen. Er hat mir dann doch die Möglichkeit gegeben, mich quasi in meinem Elemente zu fühlen. Jetzt muss ich aber versuchen, einerseits der andere, der ich bin, zu bleiben, ohne Telefonate so zu reden, andererseits aber doch, wir telefonieren schon noch, und gleichzeitig aber wahrscheinlich dann eher so gewissermaßen das Umfeld verändern, dass ich mich als der ich bin und trotzdem ein anderer immer noch in meinem Element, was aber dann auch ein anderes geworden sein muss, fühlen kann. Das könnte ich machen. Dazu braucht man natürlich aber Zeit, die hat man ja dann nicht, wobei andererseits habe ich ja noch hier 2 Stunden, 1 Stunde 55 Minuten, sagen wir mal jetzt, Elemente zu entwerfen, zu komponieren, zu mischen, herzustellen, Wasser, Erde, Feuer, Luft und daraus mir die gemäße Mixtur zu machen, in der ich mich selber dann quasi fühlen kann wie ein Hering in Tomatensauce oder irgendwie so. Oder, also das war jetzt die eine Alternative, die andere Alternative ist, man hat jemanden, der redet. Und da bin ich ja dann doch nicht auf den Kopf gefallen. Da gibt's ja dann immer noch wunderbare Platten, die eigentlich auch extrem radiountauglich sind, die wahrscheinlich auch zu Hause selten jemand hört, die gleichwohl aber doch ausgesprochen großartig sind. Eine solche Platte heißt, kleinen Moment, muss ich mal raufkicken, wie ist ja auch nicht, sie kann das ja nicht alles aus dem Kopf wissen. Jetzt, ich bin relativ unvorbereitet. Kinder, ihr müsst schon entschuldigen. Ich bin eher mit der Absicht hier in die Sendung gegangen, einfach so flott drauf loszutun. Ich finde hier einen Quatsch, aber so, das ist ja mal einfach. Dann muss man sich ja nicht viel Gedanken machen. Also das heißt, man muss sich dann im konkreten Moment Gedanken machen. Man muss sich aber nicht grundsätzlich von vornherein gleich Gedanken machen. Jetzt bin ich, so bin ich renäher und jetzt sehe ich mich mit einer völlig anderen Situation konfrontiert, die ich andererseits selber natürlich hergestellt habe. Brauche da aber natürlich Zeit und auch Überlegungsmomente, in der ich adäquat auf diese von mir selbst hergestellte, mir aber gleichwohl völlig fremde Situationen angemessen reagieren zu können. Das heißt in diesem Fall einfach, ich muss mich umdrehen und mal hinten zum Plattenspieler gehen und das Cover holen. So lange werdet ihr doch wohl, ach, wo ich es hingelegt, aushalten. Ja, die Platte heißt natürlich, ist auch ein toller Name bei Connex Records. Die gibt's bestimmt nicht mehr. 87 Made in West Germany, Prinzenallee 47B in Berlin 65 hieß es damals noch. Der totale Wolfgang heißt die Platte. Und wer jetzt ein bisschen Sinn für Geschichte hat, ein bisschen Sinn für Szene hat, ein bisschen Sinn für Literatur oder für Sprache hat, der weiß, es kann sich nur um Wolfgang Neuss handeln. Und wer den Namen Wolfgang Neuss schon mal gehört hat und wer vielleicht auch halbwegs ein Gedächtnis hat oder vielleicht auch den Zusammenhang, in dem er ihn gehört hat, wahrgenommen hat, der wird auf jeden Fall wissen, dass ihn die heutigen Nachrichten, wie sie um 21.30 Uhr noch zu hören waren, um 20.30 Uhr noch zu hören waren, ihn wahrscheinlich traurig gemacht hätten, nämlich, dass man nämlich nicht mehr kiffen soll. Wobei, gar nicht Autofahrer war er ja, glaube ich, nicht. Insofern hätte er vielleicht auch dafür Verständnis, dass man nicht am Steuer kiffen soll. Von ihm stammt nämlich der großartige Spruch, auf deutschem Boden soll nie wieder ein Joint ausgehen. Und das ist so eine Platte, die ist ja unbestimmt, da ist er schon relativ alt. Es gibt ja, glaube ich, nur zwei Leute, die, was das Gesicht betrifft, in Würde alt geworden sind. Das ist einerseits Stefan George, von dem ja der wunderbare Spruch geht, das ist doch dieser alte Mann, der aussieht wie eine alte Frau, die aussieht wie ein alter Mann. Genau so hat Dings ausgesehen, Stefan George. Und Neuss hat sich eben extrem einer alten Indianerin anverwandelt. Und das in großartiger Art und Weise, wer sein Gesicht aus diesen komischen Wirtschaftswunder oder wo er da der Pimpf ist oder wie die alle heißen, wer das Gesicht aus diesem Film noch kennt, wo er richtig so rund und feist und Strahlemann war, trotzdem immer schon ziemlich clever, was die Texte betrifft, der wird sich denken, hat er zum Schluss hin doch eigentlich plus gemacht. Ein Zahn noch im Mund und lange, lange, lange Haare, eine tolle, idealtypische Kreuzberger Squad. Das Ganze ist jedenfalls so eine Platte, die man, da weiß man immer nicht, wann man die spielen soll, weil die Texte sind natürlich, einerseits die aktuellen Anspielungen spielen keine Rolle mehr oder versteht man kaum noch, andererseits sind sie großartig, andererseits sind sie auch immer nicht so auf den Punkt zu bringen, dass man sagen könnte, also dit hat er eigentlich gesagt. Jetzt habe ich selber, ohne dass ich es wollte, 5 Minuten hintereinander geredet, wollte jetzt aber ja nicht reden, sondern wollte eigentlich Wolfgang Neuss spielen. Aber dann muss ich jetzt Wolfgang Neuss eben erstmal ein bisschen verschieben und vielleicht in der Zwischenzeit vorher nochmal so eine Art anderer Musik spielen, wenn ich mich denn hier darauf einigen könnte, welche Musik ich spielen will. Ich weiß schon, welche Musik ich spielen will. Das ist auch eine Musik, die schon ein bisschen eher mit Literatur. Wir telefonieren gleich, Kinder. 0331 für Potsdam 74 81 110. Das ist ohne seltsame Musik, die man auch nicht im Plattenladen kriegt. Von der man ja nicht mal wüsste, dass das eine Musik ist, die heißt, die CD heißt eigentlich November Club, also heißen die Veranstalter, ist der musikalische Arm der LAF, was immer die LAF sein mag. Und die CD heißt Krallerbach und Lederbissen, eine Nymphomie. Das sind in Musik gesetzte Texte von Bert Papenfuß-Gorek, einer der netten Prenzlberger Sprachexperimentalisten über Prenzlauer Berg hinaus bekannt. Und gesungen wird dieser Text jetzt, der die tolle Überschrift, in den Hirnreserven der Fleischfabrik trägt. Gesungen wird das von dem einschlägig Bekannten. Das kann man ja an der Stelle nicht anders sagen, wobei es aus meinem Munde komisch klingen mag. Gesungen vom einschlägig Bekannten Sascha Andersen. November Club, gesungen von, ein Text von Bert Papenfuß-Gorick, gesungen von Sascha Andersen. Eine CD, die einem sehr schönen Buch von Papenfuß-Gorick beiliegt, das da Nunft heißt, sehr tolle Endart-Illustrationen hat. Also man hat ein Buch und hat gleichzeitig noch eine hochinteressante CD dazu. Ah, ja, ja, Mensch, da müsste man echt noch was anderes spielen. Naja, das kann ich jetzt nicht, ist ja leider keine Zeit, wir müssen ja hier telefonieren. Aber wobei, bevor wir telefonieren, wollte ich ja unbedingt noch Wolfgang Neuss spielen, weil das ist schon einer, der irgendwas zu sagen hat. Und wer jetzt nicht aufmerksam zuhört, aber politisch korrekt ist, und ist ja, glaube ich, oft eine Voraussetzung für besondere Art und Weise von Political Correctness, nicht genau hinzuhören, der hätte jetzt wahrscheinlich auch beim folgenden Text von Neuss durchaus Gelegenheiten, sich zu beschweren. Wenn sich jemand beschweren will, dann sollte er möglichst gleich an den Intendanten schreiben, weil nur dann zeigt es Wirkung. Hier an den Chefredakteur oder bloß so in die Redaktion oder an den Hörfunkdirektor oder so, das bringt's nicht, Kinder. An den Intendanten, an den Rundfunkrat und vielleicht gleich noch an Stolpe und wendet alle dann noch eine Einjahre an Honecker hinterher. Nur so kann man diesen Typen, all diesen eingebildeten Typen im Radio zeigen, wo die Hake hängt, dass man Hörer ist, dass man Gebührenzahler ist und dass man nicht bereit ist, sich so einen Dreck bieten zu lassen. Wolfgang Neuss, das ist eine tolle Art. Ja, da fällt, das Komische ist immer, ich denke immer, Mensch, was sagst du jetzt, was sagst du denn, sag ich irgendwas? Und dann will ich gerade Schluss machen und dann fällt mir gleich immer noch was ein, was man hinterher sagen könnte. Und mir ist jetzt bei Wolfgang Neuss gleich noch eingefallen, das ist insofern auch eine komplizierte Platte, die gibt's natürlich sowieso überhaupt ja nicht mehr, höchstens in irgendwelchen Flohmärkten oder Antiquariaten, dass es aber von daher auch eine extrem komplizierte Platte ist. Da sind zwar immer irgendwelche Nichts einen Titel angegeben, zum Beispiel der jetzt, das ist kein Nichtsanger, sondern ist schon eine tolle Zeile, Herr Ober, die Lage ist ernst, ja, das sollte man nachklingen lassen. Da sind zwar für jede Seite 5 Titel angegeben, aber es sind natürlich irgendwie keine Rillen zwischendurch und selbst wenn man ganz genau hinhört, weiß man nicht, wo die eine Passage anfängt oder die andere Passage aufhört. Ist auch egal. Das macht es natürlich aber dann auch den Einsatz so im Radio extrem schwierig, weil man nicht sagen kann, also das Stück dauert 4 Minuten, so lange haben wir Zeit, spielen durch. Wir wissen, er fängt zahm an, hinten nochmal eine Bombe-Pointe und dann kann man rausgehen und kann das irgendwie nett abnehmen. Also ich fahre jetzt einfach die Platte ab und wenn es euch dann nicht mehr fällt oder wenn ihr denkt, jetzt ist genug, dann ruft einfach hier an, würde ich sagen. Ja, vielleicht unter dieser Telefonnummer. Haben wir die denn jetzt hier? Wo ist sie denn hier? Ja, hier ist er. Ruft hier unter der Nummer vielleicht an. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Und da ruft er genau dann an, wenn ihr denkt, jetzt ist aber genug Neues gespielt, jetzt soll mal telefoniert werden, okay? Das Beste an denen, die hören auf, wann sie wollen. Liebe Hörer, im Laufe des etwas einseitigen Abends bisher glauben Sie wahrscheinlich, hier spricht ein besonders raffiniert sein wollender Antifaschist. Irrtum. Das Anti können Sie getrost nach Hause tragen. Ich musste viele Stationen durchlaufen, um zu merken, was ich bin. Lange Zeit, zugegeben, habe ich immer nur gewusst, was ich sein will. Aber jetzt sind die Zeiten vorbei des Gerne-Roten. Endlich bin ich erwachsen geworden. Hitlerjunge Neuss und diese meiner Erziehung wirkt sich nun voll auf meine Umgebung aus. Natürlich mag ich nicht mehr solche abgewetzten Blankoschinken wie gnädige Frau, wo waren Sie gestern oder hab ein blaues Himmelbett. Vielleicht finden Sie es sogar spartanisch von mir, wenn ich in meiner Eigenschaft als Persönlichkeit erkläre, alles was zu dämlich ist, gesprochen sein zu können, alles was zu dusselig ist zum Sagen und was zu dumm zum Reden ist, das kann man besser bringen beim Singen, beim Singen, beim Singen. Natürlich gebe ich zu, dass ich einen gepflegten Degenhardt oder einen wilden Biermann schon ganz schön mag. Eine sensescharfe Gisela May oder ein frecher Busch aus den 20er Jahren. Ebenso wie eine saulselige Makeba. Aber im Grunde meiner Musikfeindlichkeit von Mozart bis Schostakowitsch mag ich doch eines sicher. Polizeiorchester. Warum? Wer die Tuba bläst, kann ich knüppeln. Herr Ober, die nächste Lage ist ernst. Hallo, Magdeburg. Wenn ihr die ersten Rauchzeichen seht aus Schornstein-Buschhaus, dann wisst ihr, bei Balsen machen sie wieder Kekse. Das ist gar nicht so einfach, wenn man in die Hartmauer kommt. Dann kommt zum sauren Regen noch der süße Nebel. Habe der Westberliner Staatsanwaltschaft einen Mann gemeldet, der kein Heroin nimmt. Die Kranken gehen schon. Ich komme mir vor wie eine Blume im Topf. Ich bin Lehrer, bin im Überhang, soll umgesetzt werden. Bei der Ernte soll der Bauer nicht säumen. Verfault die Saat, gibt's Mutterkorn zum Träumen. Verlass des Bettes laue Wärme. Hau dir ein Brötchen in die Därme und dann schwärme. Schwärme. Von was? Hab jetzt einen Anzug, der mit Geldschein gedruckt ist. Bezahl nichts mehr. Lass mich nur noch sehen. Der gesunde Menschenverstand ist reines Gift. Gift. Ich mache nur noch Kabarett in Drogerien und Apotheken. Mit der Vergiftung ist es wie mit der Verwirrung. Sie muss größer werden, um Gutes zu bewirken. Lord Knut Rias Extra 3 Trocken ist auf der Apothekertagung für die Wiedervereinigung der Spalttablette eingetreten. Er ist geil. Berlin tut gut. Die letzten Tage der Menschheit. Fehlgeburt. Hallo Mami, ich liebe dich. Wir kamen, wir sahen, wir schrieben. Leider ist für viele das Leben ein psychischer Kampf, dessen verlorenes Ergebnis der Krieg ist. Baut die Mauer in euch selbst ab und die hier verschwindet für immer. Wer stoppt die Welt? Ich will aussteigen. Freiheit? Hier nicht und hinter der Mauer auch nicht. Bild weiß es genauer. Wir waren an der Mauer. Happy Birthday, Rose. Die Mauer kommt über dich nicht weg. Ajax stinkt. Ob Ost, ob West, die gleiche Pest. Let's fetz. 1001 Sonnenstrahlen für meine Sarah. Guck weg. Mauer gehoben, blöde Mauer. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja. Ja, na, was soll ich sonst machen, außer ans Mikrofon sprechen? Dafür bin ich ja schließlich da. Ich überlege, überhaupt grundsätzlich jetzt ausreicht, dass ich sage, dafür bin ich ja schließlich da und ein bisschen ins Mikrofon spreche. Also ich fühle mich ganz gut und ich denke, bisher war es eigentlich keine schlechte Sendung, wobei meine Grunderfahrung mit den Sendungen natürlich immer ist, dass ich mich extrem täusche, dass ich manchmal stolze, schwelter Brust aus so einer Sendung rausmarschiere, um mir dann draußen sagen zu lassen zu müssen, zum Beispiel von Johnny Spiker Freundinnen, dass es wieder mal eine Scheiß-Sendung war. Oder ich gehe knickt raus, das ist natürlich viel besser, ich gehe knickt raus, denke, was wartet wir für eine Gruselsendung, und dann kommt auch wieder Johnnys Nasenring bespickte Biker-Freundin an und sagt, hey, das war aber eine tolle Sendung. Wüsste ich auch nicht, was soll man da machen? Kann ich doch auch nichts dafür. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Aloha ka'u, puwai ha mamano, Myrtle K. Ilo, Lover's Prayer, von einer Platte, die da heißt Incredibly Strange Music. Eine Platte, die Johnny neulich übrigens auch gesehen hat und irgendwie die er ziemlich nett fand, aber nur weil er die eigentlich dazugehörige Zeitschrift Research kannte. Mit der Musik kann er wahrscheinlich selber nicht sehr anfangen. Es ist wirklich extrem seltsame Musik. Ihr erinnert euch vielleicht so, ja, von der habe ich schon ab und an was gespielt, zum Beispiel das hier. I'm a mummy. I scare people. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. I was born 1,959 years ago. My daddy was a mummy too. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. I don't try to scare people. I really came back to life to buy a copy of Cookie, Cookie, Lend Me Your Comb. But people run from me. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. I wish there was somebody somewhere who wasn't afraid of me. Oh well. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. That's cool. I'm a mummy. You mean you're a mother? No, I'm a mummy. I'm a beatnik. People are afraid of me. Yeah, I'm hip. I was born 1,959 years ago. Oh yeah? Like, that's a long gig. Where can I buy a copy of Cookie, Cookie, Lend Me Your Comb? Ooh, man, I don't dig that jazz. You know, Brubeck, Shearing, Modern Jazz Quartet. I'm a mummy. Man, you gotta walk through. Aren't you afraid of me? Aren't you gonna scream? Oh yeah. Like help. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Quatsch, ich würde ganz gerne mal was sagen. Das war Bob McFadden and Door, The Mummy. Das ist eine Musik, bei der man durchaus irgendwie aktuelle Bezüge hätte anbringen können. Ja, diese seltsamen, wunderschönen Pyramidenausgrabungen. Da hätte der Song heute natürlich heißen müssen, I'm About 52 Mummies, wo sie da die Söhne von Ramses II. Gefunden haben. Ist jetzt auch real. Ah. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt so eine Sendung macht und sagt, man quatscht einfach so rum, dann wäre natürlich toll, wenn man ein Thema hätte. Nun bin ich ja thematisch jetzt heute völlig unbeleckt, weil ich gesagt habe, wir machen als Thema einfach, das zum Beispiel, wenn es wollte, naja, will es nicht, ist mir doch auch egal. Muss doch nicht, wenn die Digitalität auch nicht mehr mitspielt. Ist das eigentlich meine Schuld? Kann das eigentlich nicht sein, wenn der ja nicht will, oder? Will ja nicht mehr. Naja, bitte eben nicht. Wäre natürlich schön, wenn man ein Thema hätte. So hat man kein Thema. Wenn man kein Thema hat, dann fängt man natürlich immer an, von sich selber zu quatschen. Und denke ich, andererseits bin ich ja auch ja nicht so ein uninteressantes Thema vielleicht. Kinder, jetzt sieht's mir aus. Ich habe Heiner Müller versprochen und was ich verspreche, halte ich. Herzstück. Eins, darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen? Zwei, wenn Sie mir meinen Fußboden nicht schmutzig machen. Eins, mein Herz ist rein. Zwei, das werden wir ja sehen. Eins, ich kriege es nicht heraus. Zwei, wollen Sie, dass ich Ihnen helfe? Eins, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Zwei, es ist mir ein Vergnügen. Ich kriege es auch nicht heraus. Eins, weint. Zwei, wollen Sie, dass ich es Ihnen herausoperiere? Wozu habe ich ein Taschenmesser? Das werden wir gleich haben. Arbeiten und nicht verzweifeln. Aber das ist ja ein Ziegelstein. Ihr Herz ist ein Ziegelstein. Eins, aber es schlägt nur für Sie. Lohnt sich nicht, my darling. Schade um die Zeit.

Radioleute so gerne sagen. Lok 99 72 38 der Harz-Querbahn fuhr Personenzug in strömendem Regen zwischen den Bahnhöfen Elend und Sorge. Er wusste nur vom Tod, was alle wissen, dass er uns nimmt und in das Stumme stößt. Als aber sie, nicht von ihm fortgerissen, nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, hinübergeht zu unbekannten Schatten. Und als er fühlte, dass sie drüben nun wie einen Mond ihr Mädchen lächeln hatten, und ihre Weise wohl zu tun, da wurden ihm die Toten so bekannt, als wäre er durch sie mit einem jeden ganz nah verwandt. Er ließ die anderen reden und glaubte nicht und nannte jenes Land das Gutgelegen, das immer Süße, und tastete es ab. Menschen bei Nacht. Die Nächte sind nicht für die Menge gemacht. Von deinem Nachbar trennt dich die Nacht. Und du sollst ihn nicht suchen. Trotzdem. Und machst du nachts deine Stube Licht, um Menschen zu schauen ins Angesicht, so musst du bedenken, wer. Die Menschen sind furchtbar vom Licht entstellt, das von ihrem Gesicht entweicht. Und haben sie nachts sich zusammengesellt, so schaust du eine schwankende Welt durcheinander auf. Auf ihren Stirnen hat gelber Schein alle Gedanken verdrängt. In ihren Blicken flackert der Wein. An ihren Händen hängt die schwere Gebärde, mit der sie sich bei ihren Gesprächen verstehen. Und dabei sagen sie, ich. Und ich. Und meinen. Irgendwer. Fährt sie ganz hinten weg, die Lok. Mensch, Maja, im Grunde Zeit zu telefonieren jetzt. Liegt nicht anders als echt. Ich habe ja vor allen Dingen, habe heute den ganzen Tag da gesessen und habe gedacht, du musst ja musikalisch, musst du das ja auch irgendwie so zusammenbringen, so eine Sendung. Und versuchen irgendwie nochmal so ganz wichtige Musiken, die irgendwann immer mal auftauchen und die Sendung natürlich prägen, spielen. Und dann weiß ich andererseits, ich suche dann irgendwann irgendwie 30 Musiken raus, weiß andererseits, wenn ich mich erstmal aufs Telefonieren einlasse, also jetzt vom Reden ganz zu schweigen, wenn ich mich aufs Telefonieren einlasse, dann kommen höchstens 12, 13, 14, 15 Musiken zusammen. Und das macht mich dann immer so gnadenlos traurig. Und jetzt seid doch mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Wer von euch wollte denn zugunsten irgendwelcher debilen Telefonate auf Musiken wie die folgende verzichten? Oft und gern mit Patentaten, manchmal auch mit kleinen Süßen. Seid doch mal ganz ehrlich, ist so eine Musik durch irgendein Telefonat zu ersetzen, außer wie das vielleicht in der vorigen Woche ganz am Anfang mit dem, ich glaube, der hieß auch hier irgendwann, oder? Wie hieß denn der? Ach, das war so ein netter junger Mensch. Aber so inner ruft doch jetzt 10:30 nicht mehr an. Ich habe mich ja sowieso jetzt hier total in die Bredouille gebracht. Wer jetzt noch anruft, der 2 Stunden da vor seinem Telefon sitzt und immer wieder dieselbe Nummer wählt, was soll man dafür Gespräche erwarten? Da kann man auch davon aussehen, dass jetzt, sagen wir mal, die Debilitätskonzentration in den 8 Leitungen hier extrem hoch ist, extrem hoch. Und das setzt bei mir natürlich auch die Schwelle, jetzt endlich anzufangen zu telefonieren, natürlich auch höher. Ich meine, ich habe schon lange Beine und ich kann auch hohe Schwellen überschreiten. Andererseits fehlt es mir, gebrichtet mir doch an ein bisschen Kraft und an ein bisschen Mut. Und so eine Pioniermusik, wie sie eben erklang, ist ja kann auch nur die eine Seite so einer Sprechfunksendung sein, was das musikalisch-menschliche Antlitz dieser Sendung betrifft. Zur anderen Seite, wir hören natürlich auch die abgedrehten, schrillen, schrägen, krachigen, lauten Musiken, die jetzt im folgenden Fall bei den Butthole Surfers zudem auch noch ausgesprochen thematisch sind. Immerhin mache ich jetzt lange, lange Zeit frei. Das ist der Sprechfunk, eine Telefonsendung und aber die letzte vor einer längeren Sommerpause, denn da geht's um mit den Butthole Surfers. Denn da will ich um mit den Butthole Surfers gewissermaßen genau das machen, wovon die jetzt singen, Moving to Florida. Wobei ich mich natürlich nicht auf Florida, wie die jugendliche Fraktion hier im Sender gerne sagt, beschränken will. I'm gonna move down to Florida. And I'm gonna bowl me a perfect game. I'm gonna cut off my leg down in Florida. And I'm gonna dance one-legged off in the rain. Well, they say the Sydney Port here was a blind man. And they say that LBJ was a Soviet Jew. I said that when I go down to Florida way, there ain't no kind of sexual healing that I would not, should not, or could not do. Say this right here. Well, I'm moving down to Florida. And you know that I'm gonna have to potty train the Chairman Mao. And I'm gonna make the governor write my doo-doo a letter, child. And then I'm gonna grind me a White Castle slider out of India's sacred cow. Well, I'm going down to Florida, child. And I'm gonna build me the atomic bomb. I'm gonna hold time hostage down in Florida, child. Ain't nobody gonna tell me what to do, stepchild. around this time, I guess you figured out about Florida. Turn the muddy water into Vaseline stained. Maybe making tadpoles the size of Mercury's in Florida. That'd be telling Julio Iglesias what to sing now. Well, whoever said that Sidney Poitier was a blind man. And you were the same of Elvis Presley, too. Because all the sausages that dance like Ray Bolger on the hood of a car in a traffic jam. No, just exactly what you do right here. Nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Ein, aus. Ein, aus. Ein. Habe ich jetzt einen schönen Rinni ritten, glaube ich. Jetzt ist natürlich so unentschieden. Ne? Jetzt 11:45 noch eine und eine Viertelstunde. Jetzt anfangen mit dem Telefonieren. Andererseits kann ich natürlich auch nicht, ja nicht telefonieren. Das ist ja natürlich auch blöd. Aber wie gesagt, habe ich jetzt doch schon ein bisschen Sorge, was jetzt hier die Anrufer betrifft. Wer jetzt noch an... Es ist... Ich kann ja leider nicht nachfragen. Wenn ich jetzt nachfrage, dann würde ich telefonieren. Andererseits würde mich schon interessieren, ob da vielleicht irgendwie jetzt die Quote an etwas Bescheuerten ein bisschen größer ist. Ah, was machen wir da? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, na gut, na gut, na ey, da hast du Mist gemacht. Oh, Jingle. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Abend, mein Name ist Jürgen Kuttner. Das ist der Sprechfunk, die Telefon-Talk-Sendung. Da kann man anrufen. Potsdam 0331 74 81 110. Ist ja sonst immer eher eine thematische Sendung. Heute ist es die letzte Sendung vor der Sommerpause. Nicht thematisch. Open Box, wir können über alles reden. 0331 für Potsdam 74 81 110. Ruft einfach an, überlegt euch vorher, worüber ihr reden wollt und dann quatschen wir drauf los. Hier noch ein bisschen Überlegungszeit. Keine andere hat hier in der Stadt solche schönen Augen, wunderschönen Augen. Wenn du mich nicht liebst, keinen Blick mir gibst, will ich unbedenken meine Lieb ertrinken. Weiß ein kühles Wasser, grün wie deine Augen, tief wie deine Augen, gar nicht weit von hier. klares Wasser, grün wie deine Augen, tief wie deine Augen, gar nicht weit von hier. Lieber bleib ich hier, ehe ich mich verliere, will in deinen Blicken, fühl ich mich verstricken. Augen dieser Fremd, wenn man sie nicht kennt, lassen sich ergründen, muss sie nur erst finden. Weiß ein kühles Wasser, grün wie deine Augen, tief wie deine Augen, gar nicht weit von hier. Keine andere hat hier in der Stadt solche schönen Augen, wunderschönen Augen. Keine andere hat hier in der Stadt solche schönen Augen, wunderschönen Augen, wunderschönen Augen, wunderschönen Augen, wunderschönen Augen. Ja, ich spiele ja immer wieder gerne auch Musiken, von denen ich annehmen kann, dass sie mir gewidmet waren. Das waren eben die roten Gitarren, dürfen die denn heute noch so heißen, mit solche wunderschönen Augen. Und wie gesagt, ich stehe leicht verschämt hier, die Hände vor, nee, das ist jetzt, wenn ich jetzt hier Schlechtsteil sage, das ist natürlich diese ganze zauberhafte, süße Atmosphäre flöten. Wenn ich sage, wie die Fußballer bei der Mauer, ist genau dasselbe. Also ich stehe schon hier, knete ein bisschen die Hände und bin ganz verlegen und denke, Mensch, dass die extra so eine Lieder für mich singen. Eben als die Musik hier spielte, die roten Gitarren war, hat jemand angerufen und hat gesagt, zu deinen Sendungen hört doch ein Künstler mit Sicherheit. Recht hat er gehabt, ist Ernst Busch. Und den will ich jetzt dann an der Stelle vielleicht doch noch spielen, weil der muss natürlich sein, das ist ja einer der Künstler, die ich heftig immer promote und protegiere. Ich weiß ja nicht, ob sich das in den Verkaufszahlen der Platten niederschlägt. Es würde mich sehr freuen. Hier jetzt Busch mit einer Eisler Musik und einem Kurt Tucholsky-Text, der dann mit so einer ganz großartigen, wunderbaren Zeile endet, die uns damals bewogen hat, das auch ins Repertoire der bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot aufzunehmen. Das Lied vom Kompromiss, gesungen von Ernst Busch, ein Text von Kurt Tucholsky und mach Musik. Nein, du Hans Eisler. Falsch hier. März 1919. Das Lied vom Kompromiss. An der Stelle muss ich nochmal sagen, das ist natürlich ja nicht so unriskant, die Musik jetzt in einem SPD-regierten Land zu spielen. Aber kann ich auch nichts dafür. Ist ja extra gesagt, März 1919. Jetzt habe ich blöderweise, bei CDs ist das einfach mitten in der Musik unterbrochen. Jetzt muss ich mal, da könnt ihr mal sehen, gläsernes Radio, wie Radio so funktioniert. Jetzt muss ich die Platte nochmal zurückrödeln. Ich weiß jetzt ja nicht, ob man das dabei euch hört. Nehmen wir mal an, man hört es. Ach, man hört es leider nicht. Das ist natürlich schade. Mal sehen, vielleicht kann man das zum Hören bringen. Ich muss jetzt mal zurück. Scratch. Bis 1990. Jetzt zurückgekretscht. Geht jetzt los. Ernst. Scheiße, das Mikrofon ist so weit weg. Hallo, das jetzt. Ich stehe hier wie ein Idiot. Da ist schade, dass das jetzt hier nicht Fernsehen ist. Ja, Fernsehen an sich ist Fernsehen und dann ist alles wie beim Fernsehen eingerichtet. Aber wenn man Fernsehen machen würde, wo es nicht wie im Fernsehen wäre, sondern im Radio, dann wäre das viel lustiger. Dann könntet ihr jetzt nämlich hier sehen, wie ich hier stehe. Na, dann macht mal die Augen zu und stellt euch das vielleicht vor, wie das aussieht, wenn ein beliebter, junger, jugendlicher, durchaus nicht unweiser Radiomoderator im Studio wie ein Idiot steht, weil er die Platte zurückgescratcht hat. Hoffentlich geht die jetzt überhaupt noch los. März 1919. Ach, das sagt er ja selber an. März 1919. Ach, da haben sie Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das Lied vom Kompromiss. Manche tanzen manchmal wohl ein Tänzchen, immer um den heißen Brei herum. Kleine Schweine mit dem Ringelschwänzchen, Bullen mit erschrecklichem Gebrumm. Freundlich schauen die Schwarzen und die Roten, die sich früher feindlich oft bedrohten. Jeder wartet, wer zuerst das Bad, bis der eine zu dem anderen sagt. schließen wir einen kleinen Kompromiss. Davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seit November klingt nun die Skavottchen. Früher tanzte man die Carmagnol. Doch Germania, das Erzkokottchen, wünscht, dass diesen Tanz der Teufel hol. Rechts wird ganz wie früher lang gefackelt. Links kommt Papa Ebert angewackelt. Wasch den Pelz, doch mach mich bloß nicht nass. Und man sagt, du, Ebert, weißt du was? Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seit November tanzt man Manuettchen, wo man schlagen, brennen, stürzen sollt. Heiter liegt der Bürger in dem Bettchen, die Regierung säuselt gar so hold. Sind die alten Herren auch rot bebändert? Deshalb hat sich nichts bei uns geändert. Kommt's, dass Ebert hin nach Holland geht, spricht er dort zu einer Majestät. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss. Dafür gibt es keinen Kompromiss. Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss. Dafür gibt es keinen Kompromiss. Ernst Busch, jetzt hat er mich, ich muss, tut mir leid, nur das Mikrofon ein bisschen ranholen hier. Jetzt hat er mich doch fast überzeugt. Ach, ich finde es ja so toll, wenn hinten immer noch ein bisschen Plattenrauschen ist. Dann klingt die Sendung, wie wenn es so Hip-Hop wäre. Hä? Ist doch ziemlich Hip-Hoppig jetzt. Bisschen überzeugt hat er mich jetzt doch vielleicht doch kurz zu telefonieren, wobei ich ja, wie gesagt, jetzt doch eine gewisse Scheu habe. Nachdem ich hier 2 Stunden mit Ekelpakete gegeben habe, weiß ich jetzt gar nicht, was mir, welche Welle an Verachtung und Bösartigkeit und möglicherweise, was ich gar nicht hoffen will, auch Dummheit mir jetzt entgegenschlägt, wenn ich jetzt zack hier so einen Knopf drücken würde und fragen würde, hallo, wer bist denn du? Das ist natürlich blöd. Wenn man dann in so einem Radio ist, dann steht man ja quasi auf einer großen Bühne und alle Leute können zuschauen, ja? Und wenn man dann da steht und dann zum Beispiel zaudert, dann sieht jeder, dass der, der da steht, zaudert. Und das ist ja nicht so schlimm, wenn man nicht gerade der ist, der da steht und zaudert. Weil das ist blöde, wenn das jeder mitkriegt und alle sehen, jetzt traut er sich nicht. Alle fragen sich, na, was macht er jetzt? Jetzt müsste er doch eigentlich. Und ich denke auch, Mann, jetzt müsstest du eigentlich, ich muss jetzt irgendwie einen Break machen, weil das kann ja nicht die ganzen 3 Stunden jetzt so durchgehen. Das wäre ja auch am Kern der Sache vorbei. Ist ja schließlich hier eine Telefonsendung. Andererseits, jetzt so. Oh Gott, na, du hast dich ringerissen, ey. Ringeritten. Smaller now. Steiermark. Wenn man, sagen wir mal, jetzt so eine Sendung macht, in der man eigentlich telefonieren müsste und jetzt aber gerade aus Versehen kurz mal nicht telefoniert, nur Musiken spielt, dann muss man eigentlich immer was zu den Musiken erzählen oder die Musiken erklären. Das passiert ja häufig im Radio. Und da gibt es dann oft auch, also entweder liest man so Musikzeitschriften, Bravo zum Beispiel, und kann dann Bravo nacherzählen. Also wenn man sich das merkt, kann man es nacherzählen. Wenn nicht, schreibt man es ab und liest es dann vor. Oder dann legen die Plattenfirmen auch immer zu den Platten, legen die auch immer so kleine Zettelchen bei, wo dann die Musik nochmal erklärt wird, dass man die dann auch richtig versteht. Ganz toll ist ja auch, da sagen sie dann oft auch, lieber Radiotyp da, spiel doch mal Nummer 13 an. Das ist doch bestimmt eine Musik für deinen Sender, oder die ist radiotauglich und so. Steht auch immer Radio Edit dahinter und so eine Geschichten, dass man sich als jemand, der Musik liebt, da aber auch nicht im Wald einer Platte verirren kann. Und im Grunde könnte ich das jetzt natürlich auch so machen. Das Problem ist bloß, dass ich jetzt Bravo nicht gelesen habe. Jetzt ist und auch so eine Zettelchen nicht dabei habe. Und jetzt habe ich schnell nochmal hier alle durchgekramt und habe aber doch manchmal, das ist ja immer eine gute Tradition, die gibt's heute kaum noch, aber im Osten haben die ja auch, da haben die ja dann nicht so Zettelchen beigelegt, sondern da haben die hinten immer die Platte vollgedruckt und dann steht alle drüber über die Platte, drauf über die Platte und so eine Geschichten. Und jetzt habe ich ja hier auch noch eine Platte, die ich unbedingt spielen muss. Dean Reed, einer der ganz großen, glaube ich, mit dem Song »We are the Revolutionaries«. Und da werden jetzt natürlich viele junge Hörer oder ältere oder Ignoranten einfach ja nicht wissen, wer Dean Reed ist. Und das dann praktisch an dieser Platte, das ist eben so eine Ostplatte noch, da steht hinten alles ganz genau erklärt zum Beispiel. Und das fängt dann auch gleich richtig didaktisch an, so dass man, wenn ich es mir gemerkt hätte, hätte ich selber so angefangen und hätte das gesagt und hätte gleich angefangen, wer ist eigentlich Dean Reed? Ja? Und genau mit diesen Sätzen fängt dann hier dieser Covertext an. Wer ist eigentlich Dean Reed? Und man merkt auch gleich, wer jetzt ein halbwegs ein bisschen literarisch gebildet ist, der sieht sich sofort erinnert an das großartige Brecht-Gedicht. Wer aber ist die Partei? Ist sie ein Haus mit 1000 Telefonen? Wer ist eigentlich Dean Reed, den wir mit 16 Titeln vorstellen? Er ist Sänger, Schauspieler und Vertreter des progressiven Amerika. Außerdem eines der 25 Mitglieder der Kulturkommission des Weltfriedensrates. Also eine ausgeprägte Persönlichkeit, ein Mensch mit Herz, Geist, viel Charme, gesundem Optimismus und voller Überzeugungskraft. Und natürlich mitreißend auf der Bühne oder im Gespräch. Einst in den 60er Jahren war er der Rock'n'Roll-Star Nummer 1 in Südamerika. Heute greift, tritt er auf und nimmt Partei. Eine blöde Formulierung, Partei wird immer ergriffen. Hier steht aber nimmt Partei. Nimmt Partei für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Fortschritt. Seine Palette reicht von Schlagertiteln, Klammer auf, Eloise, Maria, Yesterday, über lyrische Songs, Chansons, Folklore-Titel bis hin zu Protestsongs, die klassischen Beispiele Guantanamera, We Shall Overcome und zum ausdrucksvollen Lied Things I Have Seen, in dem das harte Schicksal der Menschen in Ländern, und jetzt hört genau hin, ja? In dem das harte Schicksal der Menschen in Ländern mit reaktionären Regimes ergreifend geschildert wird. Dieser Titel, wie auch das politische Lied, und wir werden es gleich hören, dieser Titel, wie auch das politische Lied We Are the Revolutionaries, stammen in Text und Musik aus der Feder von Dean Reed. Das gleiche gilt für den einstigen Top-Hit Our Summer Romance. Dean schrieb eine Fülle von Songs, unterschiedlich in Stil und Aussage, die er in seinen Konzerten teils zur Gitarre, teils mit Orchesterbegleitung singt. Soho, Dean Reed. Es ist 0 Uhr und 10 Minuten. Hier ist der... Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Ah, Quatsch, der Zeiger aus Versehen falsch drückt, tut mir leid. Ja, heute mit Kuttner am Mikrofon. Ich habe euch ein paar flotte Platten wieder mitgebracht. Extrem independent, extrem seltsam, extrem underground. Die folgende heißt zum Beispiel Keep on Smiling. Auf dieser LP erlebt ihr Franz Lambert als Interpreten weltberühmter Evergreens. Melodien, die man immer wieder gerne hört. An der neuen Versi-Orgel Modell Helios zeigt euch Franz Lambert sein Können. Das Ergebnis? Ein Orgelsound, der ins Ohr geht. Dabei möchten wir eure besondere Aufmerksamkeit, oder sollte ich vielleicht lieber sagen, dabei möchte ich eure besondere Aufmerksamkeit auf die Vielseitigkeit musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten der neuen Versi-Orgel lenken. Also lasst euch begeistern von Franz Lambert und der Versi-Orgel mit Melodien, die um die Welt gingen. Übrigens, solltet ihr wissen, dass alle Soloinstrumente, Streicher, Piano, Effekte und E-Bass auf der Versi-Orgel Modell Helios gespielt wurden. Ein ganzes Orchester in der Orgel. Beim Anhören dieser Musik wird auch in mir der Wunsch wach, selbst ein solches Instrument zu besitzen. Mit einer Versi-Orgel kann man seine Freunde begeistern. Dieses tolle, wertvolle Instrument kann man sogar selber bauen, zu einem Preis, der euch und mich erstaunt. Mit dem Selbstbau solch einer Orgel werdet ihr, werde ich wieder kreativ tätig und finden zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Die Bewunderung eurer Bekannten und Freunde wird euch gewiss sein, wenn nach vollbrachtem Orgelbau ein großes Orchester unter euren Händen erklingt. Ihr selbst habt die Befriedigung eines wohlgelungenen, nicht alltäglichen Werkes. Keep on Smiling mit Franz, wie heißt der Franz Lambert? Anna Versi-Orgel Modell Helios. hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. So, Mensch, jetzt müsste es langsam losgehen. Ich glaube, jetzt fange ich echt an zu telefonieren. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, nee, es ist schon... Hallo, wer bist denn du? Ich heiße Wolle. Tag, Wolle. Bist du wirklich dran? Ja, ich bin echt dran. Aber ich, eine Bitte hätte ich. Bist du ab und an mal bereit, jemandem noch eine Bitte zu erfüllen? Moment bitte. Nicht Moment bitte. Ja, sag mal, bitte, bitte. Also ich sag jetzt bitte, bitte. Nicht ich sag auch bitte, bitte. Ja, darf ich mal bitte, bitte sagen? Nö. Oh, nee, dann fliegst du gleich raus. Zack, mit so unhöflichen Typen gebe ich mich nicht ab. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, zu spät. Tag, wer bist denn du? Hier ist der Falco. Tag, Falco. Habe ich bei dir einen Wunsch frei? Nee, eigentlich nicht. Ich habe einen Wunsch. Tschüss. Hallo? Na, aber selbstverständlich. Alle Wünsche der Welt. Echt? Na klar. Ich würde gerne nochmal Hendrix spielen. Einverstanden? Nee, Wolfgang Neues. Neues? Ja. Erstmal Hendrix und dann... Nee. Ja, und dann Wolfgang. Okay, einverstanden? Okay. Gut. Alles klar. Tschüss. Okay, tschüss. Ist das ein netter Mensch. Das ist ja ganz selten, dass man sich selber im Radio was wünschen darf. Und der hat mir einen Wunsch erlaubt, hat selber noch einen Wunsch gemacht, den ich ihm natürlich auch gerne erfülle. Dann fangen wir erstmal ein bisschen mit Hendrix an, wa? Oh, damit muss aufgeräumt werden. Auch damit muss aufgeräumt werden. Damit muss aufgeräumt werden. Auch damit muss aufgeräumt damit werden. Muss auch damit, damit muss auch damit, damit muss auch damit aufgeräumt werden. Ist schon toll, war so eine Elektronik, das macht schon echt Spaß. Jetzt spiele ich gleich Neues, aber vorher denke ich mir, das ist wirklich scheiße, wenn man eine Telefonsendung macht, ja, nicht telefoniert. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Hallo. Hallo? Oh ja, bin ich jetzt dran? Ja, du bist jetzt dran. Oh, fantastisch. Wer bist denn du? Das war jetzt natürlich ausgesprochen. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Wer bist denn du? So wer bist denn du? Wer bist denn du? Hallo? Ey, einer, der nicht weiß, wer er ist, mit dem, was soll ich mit dem reden? Tag, wer bist denn du? Hallo? Och, einer, der nicht weiß, wer er ist. Tag, wer bist denn du? Kinder, Kinder, Kinder, kommt zur Besinnung. Hallo, guten Abend. Ist da jemand? Lichtet an mir? Hallo? An mir liegt's nicht. Na, Bend. Hallo? Ja, wer bist denn du? Hallo? Weiß ich mit jemandem? Ja, hörst du mich nicht? Nur per Radio, also ich bin jetzt nicht. Nur per Radio? Die Anlage ist kaputt. Ach, ich bin doch drin. Die Anlage ist kaputt. Prima, kann man nichts machen. Tut mir leid, muss ich erstmal eine Musik spielen. Die Anlage ist kaputt. Kinder, dafür kann ich nicht. Jetzt war echt, hat die Anlage nicht funktioniert. Da war ein Knopf falsch. Das ist aber nicht meine Schuld. Und darum musste ich jetzt einfach überbrückungshalber ein bisschen heitere Musik spielen, ja, damit ihr auf andere Gedanken kommt. Das waren die Kordetts, die jetzt an der Stelle ja nicht geplant war, sondern das war eben die Überbrückungsmusik, für die ich mich entschuldigen musste. Tut mir sehr leid. Ich habe ja eben kurz telefoniert und da kam gleich, warum nicht, wenn schon Open Box heute, kam gleich ein Musikwunsch und zwar nach Wolfgang Neuss und diesem Wunsch will ich mich nicht entziehen. Nach Neuss werden dann die Nachrichten kommen und dann werden wir, denke ich, los telefonieren. Ist ja immerhin der Sprechfunk hier, ja. Aber Neuss muss natürlich ordentlich angesagt werden. Und das muss ich ja nicht selber machen. Hier wird das gemacht, und zwar in sehr hässlicher Form, was die Eltern versäumten. Hier wird aufgeklärt. Wir reißen alles raus. Stern, ich bin doch der Humor-Kujau. Kennst mich gar nicht? Ja, ich darf Sprüche machen für Stern. Schau mal her, so zum Beispiel. Hurra, das ist das neue Jahr, das neue Amerika, das Perlen vor die Säue. Der nächste Airbus wird in Karl-Marx-Stadt gebaut. Was hast du gesagt? Der nächste Airbus wird in Karl-Marx-Stadt gebaut. Du könntest sagen, so machst du Sternsprüche? Na, hör mal, ich mach doch die besten Sprüche, die es überhaupt gibt. Weißt du das gar nicht? Und jede Woche, seit 3 Jahren, schicke ich die dahin. Und die sagen, Wolfgang, wir, der Stern, wir drucken nur deine Besten. Und du guck dir mal an, im Stern, was meine Besten sind. Hörst du, wie meine Seele klappert? Die Leute haben mich verletzt, die Leute vom Affenfelsen. Kulturell verletzt. Und was ist ihre Antwort? Wolfgang, kriegst du jede Woche dein Geld zum Essen? Yes, Herr Gruner. Jawohl, Herr Jahr. Jawohl, Herr Jürgs. Jawohl, Herr Stern. Jawohl, Herr Schollatour. Ich funktioniere. Der Blödsinn siegt, wenn's nur das eine Jahr wäre. Aber es sind vier, was vor uns liegt. Diesen Spruch zum Beispiel habe ich gemacht, ja, zu Neujahr. Hört mal, ja. Und ich dachte, weil Wahl ist, ziehst du gleich zusammen, ne? Ich kann dir gar nicht sagen. Da müssen Leute sitzen, wenn die meine Sprüche jede Woche lesen, ja. Die werden rot. Verstehst du? Und ist ein Grund zum Rotwerden? Ich gebe mir die größte Mühe. Ich verspritze Kultur. Ich habe noch nie auf BMW, Mercedes, Longdrink, wie heißt der, Campari und alles dies, wovon ich erlebe, habe ich noch nie so viel Kultur gespritzt. Da ist Professor Jens, Tillmann Jens, Enzensberger, Hafner und wie sie alle heißen, Kubi, die da beim Stern gearbeitet haben, sind nichts. So viel Kultur habe ich dort drauf gespritzt. Verstehst du? Die Wände täuscht, du Depp. Das Ding ist doch eine Wendeltreppe. Sowas drucken die nicht. Da könnte ja eventuell ein Sternleser lachen. Verstehst du? Ja, ich wollte so gedruckt werden wie Kuno von Euten im Stern, falls du dieses Magazin überhaupt kennst. Außerhalb von ihren normalen Sendezeiten, die sie haben. Weißt du überhaupt, wie ich da hingekommen bin? Viermal die Wohnung gewechselt und nie in die neue Heimat gekommen. Na, wenn erstmal der Schwindel mit der alten Heimat auflegt. Was drucken die nicht, der Stern, musst du nicht glauben. Ja, das sind nicht meine Besten. Knallt Silvester vor der Tür, kann der Russe nichts dafür. Sowas drucken die nicht, der Stern. Aber Sternsprüche aus der Neuss-Küche reißen das Ganze wieder raus. Sternsprüche aus der Neuss-Küche reißen das Ganze wieder raus. Wenn's knistert, blätter ich um. Den Lichterglanz fressen die Raben, weil wir eine Strahlenente auf dem Teller haben. Drucken die nicht. Aber in Klammern habe ich drunter geschrieben, da flüchten Reh und Hasel, das Christkind kommt aus Basel. Sowas drucken sie. In Klammern drucken sie meist gern von mir. Weißt du warum? Da drucken sie den Tonfall. Da fallen sie rein auf dem Affenfelsen, die Sternleute. Da steht eine Klammer von mir und da drucken sie meinen Tonfall. Sie fallen also auf mich als darstellender Künstler immer wieder rein, ja? Um eine Entschuldigung für diese Leute zu bringen, die mich so viel ärgern und es gar nicht nötig haben, die Sternleute. Wenn wir jetzt wählen gehen, kommt erstmal die Monarchie weg. König Alkohol hat lange genug regiert. Sowas drucken die garantiert nicht. Die Stahlhelm-Fraktion will auf Pickelhaube umsteigen. Der hat eine Chance. Wenn ein Vogel mal nicht mehr geflogen kam, Hans Jochen, dann ist die SPD nicht mehr lahm. Was war denn das für ein Spruch? Sowas drucken die nicht. Wenn ein Vogel mal nicht mehr geflogen kam, Hans Jochen, dann ist die SPD nicht mehr lahm. Naja, vielleicht muss man meine Sprüche zweimal drucken. Die Renten sind geblümt und abgestimmt. Es lügt sich besser, wenn man den ja wahrnimmt. Dürfen muss man müssen oder gleich die Sucht nach vorn antreten. Gewaltfrei oder militant, wichtig ist der Abostand. Die Zeit 0.30 Uhr. Fritz Kurzinfo. Kritik. Die USA und Neuseeland haben die Entscheidung Frankreichs kritisiert, ab September die Atomwaffenversuche im Südpazifik wieder aufnehmen zu wollen. Greenpeace hat aus Protest ein Schiff zum französischen Testgelände, dem Mururoa-Atoll, geschickt. Erobert. Russische Truppen haben laut Agenturmeldungen die beiden letzten Rebellenhochburgen im Südosten Tschetscheniens eingenommen. Der Norden und das Zentrum der abtrünnigen Kaukasusrepublik befinden sich bereits unter russischer Kontrolle, hieß es. Unschlüssig. Der Weltsicherheitsrat verschob sein Votum über die schnelle Eingreiftruppe in Bosnien auf unbestimmte Zeit. Umstritten ist vor allem die Finanzierung. Truppenbewegung. UNO-Angaben zufolge zog die bosnisch-muslimische Regierung bis zu 30.000 Soldaten nördlich von Sarajevo zusammen. Damit soll offenbar die serbische Belagerung gewaltsam beendet werden. Protest. Politiker, Gewerkschaftler und Kirchenvertreter beteiligen sich am Boykott der Shell-Tankstellen, um gegen die geplante Versenkung einer Ölbohrinsel im Nordatlantik zu demonstrieren. Wetter. In dieser Nacht kaum noch Regen, Temperaturen um 10 Grad, am Tage wolkig und vereinzelt Schauer 17 bis 20 Grad. Wetter. Verkehr. Eine Meldung aus Berlin-Reinickendorf. Die Autobahn A111 Fahrtrichtung Nord im Tunnel Flughafen Tegel in südlicher Fahrtrichtung ist der rechte Fahrstreifen noch bis 5 Uhr voraussichtlich gesperrt. Fritz präsentiert den einflussreichsten Songwriter des Rock, Mr. Bob Dylan. Here comes the story of the hurricane. Bob Dylan, live in Berlin. Dienstag, 4. Juli im Tempodrom. Präsentiert von Fritz. Coltrane. Ist das nicht Musik zum Verlieben? Also nicht zum Verlieben an sich, sondern sich in die Musik zu verlieben. Hm? Klar ist es. 0 Uhr, fast 36. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Stimmt alles, was da eben gesagt wurde. Germa hat mir eben, der Kollege an der Technik, eben gebeten, nochmal die Telefonnummer durchzusagen, weil jetzt lauter Leute schon bei ihm anrufen, weil sie die Telefonnummer nicht wissen. Langsam müsste sich das doch rumgesprochen haben. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ich wiederhole sie nochmal. 0331 für Potsdam 74 81 110. Das ist hier meine Telefonnummer. Wer jetzt mit mir noch in ein gepflegtes Gespräch treten will, der müsste dann hier anrufen. Im Moment ist es relativ ungünstig oder schwer durchzukommen, weil Leitungen alle besetzt sind. Die Leitungen sind seit 2,5 Stunden besetzt. Ich muss nochmal sagen, das wirft aus meiner Perspektive ein extrem schlechtes Bild auf die Hörerschaft. Man fragt sich, ich frage mich an der Situation dann doch, mit was für Leuten, Kuttner, hast du das eigentlich in deiner Sendung immer zu tun, mit denen du dich da unterhältst? Geh also da immer erstmal extrem negativ an, bin dann im Einzelfall doch immer wieder ausgesprochen positiv überrascht, wie ich mich vorhin zum Beispiel sehr gefreut habe darüber, dass sich jemand nochmal Wolfgang Neuss gewünscht hat. Bevor wir jetzt, und ich gebe euch mein Ehrenwort, wir telefonieren gleich los, bevor wir jetzt los telefonieren, ich muss unbedingt noch eine Musik spielen, weil ich das jemandem versprochen habe, die Musik zu spielen. Man kommt ja manchmal zu so seltsamen, schönen Kassetten und da habe ich eine Kassette gekriegt von Luzi Kircheis, heißt die Luzi Kircheis, und die hat da lauter Musiken so ein bisschen so hin improvisiert auf so einem wie heißt das, Karaoke-Teil da, und hat zu dem großartigen Song Stand By Your Man, den ich ja auch selber sehr liebe und den ich in unterschiedlichsten Versionen kenne und in unterschiedlichsten Versionen liebe, nochmal eine ganz eigentümliche Version gemacht. Und jemand, der jetzt einfach so hinhört, könnte wahrscheinlich denken, was ist das bloß für ein Schrott oder sowas. Ich muss sagen, als ich die Musik zum ersten Mal gehört habe, ist sie mir wirklich tief ins Herz gegangen und ich war auf so eine ganz unbestimmte Art und Weise gerührt. Jetzt hört einfach mal genau hin, Luzi Kircheis, die da möglicherweise leicht unbeholfen schon singt, aber insgesamt geht es doch sehr ins Herz. Verständnis. Noch etwas anderes. Außer Mann und Frau und Kind. Es gibt auch Menschen, die nur versuchen, so leben, wie sie einfach sind. Da nicht auch die Exoten, die ihr so nennt, weil ihr sie nicht versteht. Ihr sagt gleich immer, sowas gehört verboten, nur weil sie kreuzen euren Weg. Versucht doch mal, die Menschen so zu nehmen, so wie sie leben wollen, so wie sie einfach sind. Versucht doch mal, so zu nehmen, denn dann wird auch bei euch daheim ein kleines bisschen Friede sein. Versucht doch mal, die Menschen so zu nehmen. Denn dann wird auch bei euch daheim ein kleines bisschen Friede sein. Luzi Kircher ist. Vielleicht muss ich nochmal die Qualität entschuldigen. Das ist so als Demo-Tape so dahingerotzt. Luzi, wenn du jetzt zuhörst, also schon tolle Stimme, eine bezaubernde S-Fehler, aber solltest vielleicht doch eher so chansonartig Ich-Lieder singen und nicht so sehr moral. Aber ansonsten, der Song hat mir, wie gesagt, sehr gefallen und ist mir tief, hat mich tief ins Herz getroffen. Hier ist der Sprechfunk noch für 18,5 Minuten. Kinder, ich denke, jetzt sollten wir doch langsam telefonieren. Tag, wer bist denn du? Na, du alte Schnitte. Ach Gott, das muss ich mir das jetzt bieten lassen eigentlich? Ja, hier ist der Henry. Tag Henry. Also, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich... Überlegt, ob ich diese Erniedrigung mit mir ja durchgehen lasse. Aber irgendwie hatte ich doch nicht viel anderes zu tun und hab dann deinen Soundgarden, um den mal so zu nennen, doch... Ey, hast du super gesagt, Soundgarden. Hätt's ja gut, aber das hättest ja gleich vorher so nennen können. Das ist mir erst relativ spät klar geworden, dass sich das in Richtung Soundgarden entwickelt. Das können ja auch taktische Gründe gewesen sein. Ja. Nee, ich will ein was noch loswerden, und zwar letzte Woche, weiß nicht, kannst du ja bestimmt noch dran erinnern, hat auch eine angerufen, die das Ärzte-Interview mit dir damals so... Ja. Und da hatte ich irgendwie, ist es untergegangen, meine Nummer zu sagen. Ach so, dann sag jetzt schnell die Nummer durch, ja? Falls die noch zuhört, was vielleicht, weiß nicht, ob es unwahrscheinlich sein kann, ist egal. Auf jeden Fall ist es 037 31 67 648. Nochmal, ja. 03731 676 48. Aber bitte erst morgen früh anrufen oder ab morgen früh. Nicht 03731 676 48. Genau. Okay, danke. Ja, ne Moment, es geht noch weiter. Nee, wir müssen uns jetzt ein bisschen kurz fassen, sonst sind die anderen natürlich extrem benachteiligt. Ja, ich will noch was sagen, und zwar die Fritz Wollmütze kennst du ja, dieses ja. Lehmann. Ey, Sir Henry, könntest du nicht vielleicht mal sagen, dass du todtraurig bist, weil die Sendung jetzt für 9 Wochen nicht stattfindet? Nö, ich höre mich ja auf Kassette an. Ich habe mir zum Beispiel heute die Revolution zum Thema Revolution angehört, und die war wesentlich besser als das, was jetzt kam. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ey, sag mal, pass mal auf, jetzt hast du doch irgendwie 2 Stunden, 45 Minuten drauf gewartet zu telefonieren, und dann musst du immer noch so lange Anlauf nehmen? Ja, und dann muss ich mir deinen scheiß Gesülze anhören. Aber es ist recht nett, es ist recht unterhaltsam, muss ich sagen. Aber was will man anders machen nachts? Ja. Ziemlich langweilig, ne? Jetzt lass mir was ein. Für wen jetzt? Hä? Für wen? Ja, ich weiß nicht, du musst dir ja immer irgendwas aus der Nase ziehen, ne? Und ich meine, ich bin im Moment schon in der besseren Position, oder? Soll ich dich ganz schnell davon überzeugen, dass du nicht bist? Sag mal was. Von wegen bessere Position, Sweetheart. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, na, das hat ja auch eine Weile gedauert. Ja, ich wollte mal sagen, vielleicht ist es ja auch bei die Babe. Kannst du dich erinnern? Ja. Weil die letztens gesagt hat, oder du ihr auch, dass du dich eigentlich selbst gern hörst. Ja. Vielleicht liegt es ja daran. Wenn du jetzt noch sagen würdest, was daran liegt, dann würde ich klüger rausgehen aus dem Gespräch. Hm? Wenn du mir jetzt noch erklären könntest, was daran liegt. Naja, dass keiner angerufen hat. Du verkennst auch die Situation. Ist nicht so, dass keiner angerufen hat. Ich hab keinen rangenommen. Und wieso hast du immer gesagt? Was habe ich gesagt? Na, warum endlich keiner anruft? So? Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass keiner anruft. Ich habe nur immer wieder versprochen, dass ich gleich telefoniere. Nee, ich höre deine Sendung jetzt seit 11 Uhr. Ja, ich weiß, ich habe mit keinem telefoniert. Ey, wie soll das für ein tolles Gefühl ist? Wenn du in so einem Studio stehst, nur deinen Scheiß erzählst, prima Musiken spielst, ja, siehst, die Leute rufen an, wie man kriegt echt einen Schreck. Die rufen alle an, merken, dass keiner mit ihnen redet und rufen trotzdem an. Ist doch grauenhaft. Andererseits ist man das natürlich von Ämtern, Behörden und so sowieso gewohnt. Ja, naja, Mensch, da hat wieder jemand völlig die Situation verkannt. Das kippt alles auf mich zurück. Tut mir leid, Kaik Ulix. Ist meine Schuld. Bitte, weil ich hab nichts anderes verdient. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Nicht so egoistisch, ne? Also, wer? Ich? Natürlich. Na, wer soll denn jetzt hier egoistisch sein, wenn nicht ich? Nimmt mir doch keiner ab. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo, hier ist Jana. Tag, Jana. Ey, wir müssen uns jetzt echt kurz fassen, weil wir müssen jetzt 2,5 Stunden nachholen. Kann ich dir trotzdem Gedicht vorlesen? Ja, klar. Also das hat mein Mann geschrieben. Der rechnet eigentlich gar nicht mehr damit. Dein Mann? Ja, der ist gerade auf der Nacht. Du hast einen Dichter geheiratet? Also eigentlich ist er ein Wachmann. Aber. Ach, ein dichtender Volkspolizist. Nein, ein Wachmann. Ein dichtender Wachmann? Ja. Oh. Witzig. Da hat er doch bestimmt immer so Reime auf Sicherheit und so eine Sachen. Nee. Kalaschnikow ist ja auch ganz schwer, einen Reim zu finden drauf. Er hat ja keine Waffe auf seiner Arbeit, kann er gar nicht. Ach so. Ach, darf der ja nicht. Mm-mm. Der hat dann nur einen Schlüssel? Ist ja auch deprimierend, oder? Naja, kommt drauf an. Und aber zu Hause aus Spaß immer mal eine Schießübung? Nee. Honig? Nein, um Gottes Willen. Mensch, die Wachmänner sind aber ohne mehr das, was sie früher mal waren. Tja. Da sitzt er zu Hause und schreibt dann die Dichte? Ja, ab und zu mal. Also ah ja. Dieses hier hat er 94 geschrieben. Na, dann lies mal vor. Wie lang ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Zeilen. 12 Zeilen, ja, das ist akzeptabel. Ich hoffe, du verkraftest. Ist das ein richtig ein poetisches Wachmannsgedicht? Kannst du ja nachher ein Urteil machen, ja? Ja, stimmt, klar. Also, breitärschig im Sessel geboren, als Kind schon den Traum verloren, Jahre in Stagnation verbracht und alle Illusionisten als Spinner verlacht. In den Kellern den Krieg schon gewonnen und das Leben wie Butter zerronnen. Im Namen der Liebe Raketen gezündet und im Fernsehen den Frieden verkündet. Die Taschen gefüllt mit schmutzigem Geld und höflich gefragt, was kostet die Welt. Dann lieber den aufrechten Gang erproben und Toleranz und Wahrheit geloben. War gut? Ach, moralisch, würde ich sagen. Ja. Ja, war extrem moralisch. Ab und zu kommen mir echt solche total genialen Sachen auf. Ja. Und er schreibt ja immer in seiner Freizeit. Oder er schreibt ja auf Arbeit, wa? Gerade wenn nichts zu tun ist, ja. Wenn gerade kein Einbrecher in der Nähe ist, zack, wird wieder eine Dichte hingebaut. Ja, genau. Super. Und hat er die denn schon veröffentlicht? Nee. Nee, leider nicht. Also ich wäre mal ganz froh, wenn er sowas mal probieren würde. Ja. Er schreibt sie mir so für sich und für mich und so. Ach, und dann liest er dir die vor? Er schreibt sie auf. Ah ja. Und gibt sie mir dann. Gut, wir müssen jetzt erstmal, wisst ihr, ich muss jetzt irgendwie flott weitermachen. Ja. Dann könntest du vielleicht nochmal bestätigen, dass er traurig ist, dass jetzt Pause ist. Ja, fürchterlich. Wirklich. Wunderbar, vielen Dank. Ey, das ist natürlich auch... Sender, die aufgeschrieben, wann du wieder die nächste Sendung... Am 29. August. 29. Ja. Andererseits ist echt auch scheiße, wenn man sich so eine Art Komplimente immer irgendwie erbetteln und erbitten und erflehen muss. Das ist wirklich wahr. Also vielen Dank. Die Sendung ist auch für uns eine Sache, die uns verbindet, weil meine Freundin... Dich und dein Mann? Ja, und mit meiner Freundin auch. Die hört deine Sendung und dann wissen wir ganz genau, wir hören jetzt genau da alle dasselbe. Ach prima, Kinder, die Sendung ist ein super Ehekit. Ein super Ehekit. Wobei hier die alte Regel gilt, auch Ärzte können sich selber nicht helfen. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Ey, wollen wir hoffen, dass im Sommer nicht die Ehe kaputt geht? Ach, sicherlich nicht. Na, wir hoffen dann immer auf deinen Termin. Na, wir werden mal sehen, wie groß meine Klebekraft ist. Tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Hi, Kurtner, hier ist Bastian. Tag, Bastian. Ey, weißt du was? Pass mal auf, jetzt sag mal einen wichtigen Satz. Das wird jetzt dein letzter Anruf für lange, lange Zeit hier sein. Ja? Versuch mal einen wichtigen Satz zu sagen. Er fängt großartig an, ein wichtiger Satz. Ja, kannst du mir die Platte 01 bis 99 schenken? Nee. Das war ein wichtiger Satz, war eine wichtige Antwort. Tschüss. Kinder, anstatt aber sagt, dass er traurig ist. Tag, wer bist denn du da? Ja, ich bin so sehr traurig, dass das die letzte Sendung ist. Prima, wunderbar. Damit wollen wir das auch gleich beenden. Das reicht mir jetzt eigentlich, wenn alle nur noch sagen würden, dass sie traurig sind. Hey, Tag. Was? Hallo, Jürgen. Hallo. Also, ich lass dich jetzt einfach mal sprechen. Und zwar erinnerst du dich vielleicht noch an diesen Satz. Und? War ein bisschen leise. Mit Gitte. Es ging um Gitte. Ja, heute habe ich nicht Gitte dabei. Ja, das ist ja eben das Problem. Und jetzt habe ich für 9 Wochen keine Gitte. Oh ja, das ist natürlich hart. Das tut mir sehr leid. Hm. Also du bist traurig. Hast du wunderbar geschickt formuliert. Ich danke dir für deinen Anruf und für den Zuspruch, den ich dadurch erfahren habe. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist ein Bötchen. Tag, Himpelchen. Ein wichtigen Satz. Nicht, und wir sind hier nicht in Seattle, Jürgen. Ja. Wie behandelst du heute deine Hörer? Na, ich bin bald in Seattle. Ja, das ist schön für dich. Das ist toll, wa? Und dann ist hier jeden Tag Selbstmord. Totalen Macker raushängen lassen. Ja, toll. Ach, dann ist hier jeden Tag Selbstmord. Dienstag ist Selbstmord. Ja. Ja. Ach, ja, prima. Hast du den Jackpot geknackt? Ist so richtig tokotronisch, die Sendung. Ja. Nee, aber man wird leer im Kopf. Da muss man irgendwo tanken gehen. Außer nicht bei Shell, nicht bei Shell. Das ist mein voller Ernst. Oder du hast dich mit dem Drogendealer zusammengetan, der in der Wanne lag. Der hat sich doch nie wieder gemeldet, der Hund. Ach, Schweinerei. Willst du nicht 9 Wochen weggehen? Nee. Ey, manchmal muss man. Also ich bin von Herzen traurig. Von ganzem Herzen. Und ich werde dich vermissen. Dienstags und Freitags. Wunderbar, das hast du schön gesagt. Ja. Tschüss. Ja, oh Mann, jetzt bin ich ihr ins Wort gefallen. Tag, wer bist denn du und du? Wer bist denn du? Ja, hi, Micha hier aus Reinickendorf. Ja, Micha, einen wichtigen Satz. Ich finde ganz gut, dass du die roten Gitarren gespielt hast. Wunderbar, das war ein großartiger, wichtiger Satz. Tag, wer bist du? Hallo, Abend, guten Abend. Abend, einen wichtigen Satz hast du frei. Ach, scheiße. Na, das war doch ein großartiger, wichtiger Satz. Tag, wer bist du? Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, Kuttner. Naja, das war so ein Satz. Aber ich danke trotzdem. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Da hat aber jemand den Mut verlassen. Tag. Hallo, hier ist die Claudia aus Dresden. Ach, Claudia, rufst du aus Dresden an? Na, schon zum dritten Mal. Oi, oi, schön, schön, schön. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Einen wichtigen Satz. Ich wollte dich nur fragen, ob du, wenn du wieder da bist, mal wieder eine Sendung zu Gedichten und so ein Zeugs machen kannst. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Okay, tschüss. Tschüssi. Einen wichtigen Satz, wer bist du? Ja, hier ist der Markus. Einen wichtigen Satz hast du frei. Was mir über die nächsten 9 Wochen hinüberhilft, ist die Gewissheit, dass ich 01 bis 99 daheim habe. Ja, wunderbar. Ist eine der traurigsten Platten und andererseits manchmal auch sehr schön. Ja, vor allem die Ansagen. Von bizarrer Poesie. Na, die Ansagen und dann, was danach kommt. Sehr schön. Tschüss. Vor allem, wenn die Lok durchdreht. Ja, tschüss. Hi. Hallo, ja. Hallo? In 8 Minuten fange ich an, mich auf 29. August 95, 22 Uhr zu freuen. Ja, tschüss. Hallo, einen wichtigen Satz. Hallo, Toni. Hallo Fricke. Und als Vorschlag, ich würde mal über das Weltall sprechen. Super Satz gewesen, Tag. Ja, ich würde in Zukunft nur noch Musik mehr Sendungen machen. Die sind noch wunderbar. Und nicht mehr mit diesen dummen Hörern sprechen. War das jetzt selbstkritisch gemeint? Vielleicht, ja. Okay, dann wollen wir es kurz halten, wa? Tschüss. Tschüss. Spielen wir gleich noch einen Alice Cooper hinterher. Ja, das ist die falsche Nummer. Scheiße, wieder schlecht vorbereitet. Ach, dann telefonieren wir noch ein bisschen. Tag. Einen Satz? Hast du einen wichtigen, schönen, richtigen, tollen, guten Satz? Hey! Oh Mann, Kinder. Tag, du? Du hast es dir verdient. Schönen Urlaub. War das jetzt ein wichtiger Satz? Nee, das war kein wichtiger Satz. Das Mensch, Kinder. Wenn die Kokabille mal zu hören ist. Ja, weiß ich auch nicht. Tschüss. Keine Fragen stellen. Ihr sollt mal richtig einen wichtigen Satz sagen. Die Sendung ja, ist jetzt... Ja, bin ich jetzt drin? Ja, sagen wir... Also ich habe einen ganz, ganz wichtigen Satz. Und zwar, such die Frauen-WG den Kuckuck. Das ist jemand, der hat uns Liebeslieder per Telefon gesungen und wir wissen leider nicht, wer es ist. Und wir haben uns irgendwie alle in ihn verliebt. Und wir wissen nicht, wo hat der Liebeslieder per Telefon... Wo hat er die... Das vorstellen? Wo hat er die Lieder gesungen? Ja, also der hat uns immer angerufen. Moment, wir sind jetzt tierisch glücklich, dass wir drin sind, weil wir müssen unbedingt rauskriegen, wer dieser Kuckuck ist. Also er hat uns immer angerufen und dann haben wir mal Kuckuck gehört. Also so ein Kuckuck aus der Kuckucksuhr. Ja. Und dann kam so ein Liebeslied. Also mehrere hintereinander und auch so Lieder, so, kennst du so Brahms, glaube ich, war das? Mhm. Und dann kam so ein anderes Lied, das war total schön. Und die gingen dann immer alle ran, das war auch noch aufgenommen. Und die eine meinte, ach, das ist der oder der. Ich, nein, das ist für mich. Nein. Und dann haben wir alle möglichen Leute angerufen. Und keiner hat zugegeben, dass das ist. Ach, und jetzt seid ihr total verknallt in den. Ich kann nicht ganz, ganz schlecht hören, was hast du gesagt? Ja, ihr seid jetzt total verknallt in den? Ja, die ganze Frauen-WG. Also. Oh. Ja, das wird. Natürlich total verknallt. Hey, das wird genau das sein, was ihm jetzt Angst einjagt. Wie viel wohnen denn? Naja, also. Wie viel sind denn an eurer WG? Drei sind wir. Oh. Einer hat schon einen Freund, Der hat sich auch verknallt. Ach Gott, drei Frauen und einen Typen in anderen verknallt. Na, der kann doch nur panisch die Flucht ergreifen. War das auch eine Verarschung? Glaube ich nicht. Der weiß, dass bei uns immer so mehrere Typen so. Nee, der wollte eh eine. Und der wollte. Der damit weiß, dass bei uns so ein totaler Chaos drin ist. Also, dass dann klar ist, dass wir sagen: Ach, das war der vom letzten Jahr, der mich verschmäht hat. Und die andere sagt: Nein, der war es ganz bestimmt nicht. Das war der von letzte Woche, der hat sich doch so angeguckt. Und jetzt wissen wir nicht, wer es ist. Also, Kuckuck soll sich nochmal melden, okay? Ja, er soll sich auf jeden Fall melden und. Soll ich noch irgendwas sagen, Daniel? Nee. Wichtige Nachricht zu ihm? Nee, war jetzt schon wichtig gesagt. Okay, einverstanden? Ja, okay, ich danke dir sehr. Gut, tschüss. So, Kinder, ihr müsst euch jetzt zusammenfassen. Jeder hat schnell noch wirklich einen Satz zur Verfügung. Tag. Hallo Kuttner, hier ist Carlos. Und ich möchte allen, die genauso traurig sind wie ich, dass du jetzt 9 Wochen lang nicht da sein wirst, zurufen: Wer immer hofft, stirbt singend. Tag. Ein wichtiger Satz? Ja, also ich bin der Stepi und ich finde Frauen-WGs bedenklich. Gut, bist du vielleicht doch der Kuckuck? Nein, nee? Glück nicht. Ah, na gut, okay. Jo. Tschüss, wobei ein Kerl war ja dabei. Tag. Hallo. Ja, ich bin Sven aus Schwedt, hallo. Tag Sven aus Schwedt, einen Satz hast du. Die Welt ist voller Widersprüche. Wunderbar, das ist doch ein ordentlicher Satz. Darüber freut man sich doch, wenn man hier im Radio steht und um ihn sich den Satz bittet. Tag, wer bist du? 13.14. Juni 1964, die 7. Bezirksdelegiertenkonferenz Berlin der SED würdigt den in Moskau abgeschlossenen Vertrag über Freundschaft, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit zwischen der DDR und der UdSSR als Ergebnis von weltpolitisch und historischer Bedeutung. Vielen Dank. Dass so ein wichtiger Satz nochmal genannt wird, das freut mich dann doch sehr. Tag, wer bist denn du? Hallo Kuttner, hier ist Marlene. Mensch, Marlene, heißt du Dietrich mit dem Nachnamen zufällig? Mhm. Oh, von der Stimme her kommt es aber so. Wie gerne würde ich Johnny heißen jetzt? Und du müsstest dann anstimmen, Johnny, wenn du Geburtstag hast. Und ich würde lügen, ich habe Geburtstag. Und dann könnten wir uns morgen treffen und Kaffee trinken und Wein trinken. Und dann vielleicht noch einen Sekt trinken. Und dann schweigt der Anstand in mir. Ja. Tja, Marlene, jetzt kannst du noch einen wichtigen Satz sagen. Einen wichtigen Satz? Gut, ich sage ihn. Ich hätte gerne heute mit dir ganz, ganz lange telefoniert. Ich Idiot. Schade. Ruf am 29. August an. Gleich okay. Ganz zu Anfang, ja? Ich versuch's. Tschüss, auch. Marlene. Hm, tschüss. Was will man mehr? Ich schweige. Suche nach letzten Worten, die euch über die folgenden 9 trostlosen Wochen hinweghelfen sollen. Ich selber, mir bricht die Stimme, gehe nichtsdestotrotz heiter in diesen notwendigen Urlaub hinein, würde jetzt Tschüss sagen. Mit Schuberts Gute Nacht von euch verabschieden. Der nächste Sprechfunk auf Fritz findet dann am 29. August statt. Tschüss Kinder, bis dahin. zu Trübe, ihr Weg gehüllt in Schnee. Sure.